15.02. des Jahres 2013. Es ist 0.36 Uhr und wir starten in die nächste Episode des K-Fape Podcasts. Und man merkt, es ist spät geworden und genauso erscheint es dem Felix wahrscheinlich auch. Es ist ein bisschen spät geworden, oder nicht? Ja, ein bisschen spät. Also ursprünglicher Starttermin war ja, glaube ich, 22 Uhr. Das und auch. Ja, jetzt haben wir schon 0.36 Uhr. Aber wir kosten keine... Nee, Quatsch, doch. Wir scheuen keine Mühe und Kosten und liefern euch jetzt trotzdem noch einen schönen Podcast, denke ich mal. Einen schönen, also er verwendet bewusst nicht das Wort qualitativ hochwertig. Ja. Weiß ja nie, was auf einen zukommt. Naja, vielleicht werden wir es im Laufe dieser Nacht noch herausfinden. Es hört sich auch immer ein bisschen ominös an, wenn man sagt, in dieser Nacht. Ich meine, da gibt es ja einige Sagen aus dem Mittelalter, was denn mit Echten passiert. Vielleicht passiert in dieser Nacht das Debüt von Fandango. Das wissen wir nicht. Vielleicht erscheint er hier in dieser Skype-Konversation und zerstört das gesamte Anwesen unseres Podcastes. Das Anwesen ist übrigens das Studio. Im übertragenen Sinne natürlich. Und mal sehen, was uns heute Nacht erwartet. Auf dem Plan steht auf jeden Fall WWE Monday Night Raw, wie bereits angekündigt. Wir werden auch heute nochmal auf TNAs neuen Fernsehplatz eingehen. Denn TNA hat sich nun endlich einen Fernsehplatz bei Sport1 ergattert. Dadurch, im verbindenden Kontext, erscheint die WWE allerdings nicht mehr bei Sport1, sondern ausschließlich nur noch bei Sky. Was das nach sich ziehen wird, das werden wir im späteren Verlauf der Sendung fokussieren und möglicherweise auch ausformulieren, damit das nur einmal klargestellt ist. Als erstes allerdings nochmal eine kurze Entschuldigung an alle treuen Hörer des KFW-Podcasts, denn es gab einige Komplikationen, weshalb dieser Podcast eben nun doch nicht 22 Uhr erscheinen konnte. Ich habe es auch schon in der News geschrieben auf unserem Facebook-Kanal. Normalerweise sollte ja Christian mit dabei sein. Christian sollte das allererste Mal mit dabei sein. Also wir haben eigentlich schon öfters geschrieben. Er sollte schon oft mit dabei sein, hat allerdings nie die Gelegenheit bekommen, beziehungsweise die rationale Zeitwahrscheinlichkeit einplanen können, um letztendlich hier zu erscheinen. Naja, das ist natürlich jetzt ein Problem seinerseits, aber ich habe ihm gesagt, du bist auf jeden Fall mit dabei und deswegen machen wir heute sogar schon, zwei Podcasts an einem Tag, Wahnsinn. Dann machen wir heute 20 Uhr mit dem Christian. Auf jeden Fall, der ist schon mal fest eingeplant. Und Felix, ich glaube, du auch. Okay, cool. Ja, freue mich. Ich meine, wenn du Zeit hast, bist du natürlich immer... Ja, ich habe bis Samstag sturmfrei, also... Achso, das ist ja super. Da trifft sich ja die Gelegenheit. Prima, dann... Also keine Interference von meinen Eltern irgendwie, also das finde ich dann immer am besten. Oder von Fandango. Ja. Aber das wissen wir ja noch nicht. Das ist ja die Überraschung. Vielleicht kehrt ja Fandango im Laufe dieses Podcasts zurück. Also er war ja mal als Johnny Curtis in der WWE, deswegen auch Rückkehr. Vorhin hatte ich Debüt gesagt. Man merkt schon, das ist ein bisschen ominös hier, mysteriös. Debüt, Rückkehr. Was passiert als nächstes? Das erfahrt ihr im Laufe dieser Nacht. Nee, Spaß beiseite. Also wie gesagt, nochmals Entschuldigung, 22 Uhr sollte ja wie gesagt auf dem Livestream dieser Podcast beginnen mit dem Christian und dem Felix. Christian hatte allerdings dann ein Trojaner auf dem PC und man weiß, welche große Komplikation das beinhaltet. Also da hat man wirklich jetzt für lange Zeit ein großes Problem. Ich hoffe, dass er das in den Griff kriegt. Also mir hat er auf jeden Fall gesagt, morgen bist du wieder damit, also heute bin ich wieder mit dabei. Aber ob das klappt, das ist natürlich jetzt wieder eine andere Sache. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es klappt. Also Chris und Felix sind schon fest eingeplant. Ich kann euch übrigens jetzt direkt mal sagen, weil ihr wart eigentlich noch nie offiziell auf der Mitgliederliste gelistet. Also sozusagen in unserem Team. Und da möchte ich euch direkt mal sagen, also natürlich jetzt dir als erstes, dass du im Team bist. Ach, cool, danke. Freut mich. Sarkasmus, lang lebe. Na, gar kein Sarkasmus. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Denn ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man dann immer, wenn ein Lob auf einen niederprasselt, das fühlt sich immer, naja. Es hat immer ein Hauptaugenmerk, das liegt immer ein bisschen auf einer positiven Seite, ein bisschen auf einer negativen Seite. Naja, ist ja auch wieder egal. Starten wir mit der WWE Monday Night Raw Review. Diesmal aus Nashville, Tennessee. Und wer diese überlieferten Sagen von etwaigen anderen Wrestling Promotions wie Total Nonstop Action gehört hat. Ja, artspezifisch TNA Lockdown. der wird wissen, welch unglaubliche Crowd Nashville zu bieten hat. Also die Totenstille bei TNA Lockdown 2012, die hat noch niemals und noch nie jemand unterboten. Ja, das war schlimm letztes Jahr. Also da bin ich leider. Da gab das einzige Match, wo die Crowd vielleicht mal zu 25% da war, das war Cage-Match. Zwischen Hardy und Angle. Ja, aber sonst überhaupt nicht. Aber sonst war da ja gar nichts los. Auch nicht mal bei James Storm gegen Bobby Roode. Da war Totenstille in der Halle. Also es war wirklich Wahnsinn. Also der Pay-Per-View war an sich gar nicht mal so schlecht. Ja, aber das ganze Logistische und die ganze Organisation auch sonst, das war ziemlich alles für den Arsch. Ja, also so kann man es auf jeden Fall ausdrücken, denn einige sagen natürlich im Nachhinein, der Pay-Per-View war dermaßen schlecht. Also ich würde mir den freiwillig nicht wieder angucken. Aber ich muss nicht ganz ehrlich sagen, so schlecht war der Pay-Per-View gar nicht. Also von der also alles, was nicht mit den Matches zu tun hatte, war schlecht, so kann man sagen. Also die In-Ring-Qualität war, wie gesagt, nicht schlecht. Aber, naja, das ist wie WWE Access, sag ich mal, Fan Access. So war das bei TNA an demselben Tag auch. Da war Totenstille, entweder die waren excited, die waren dermaßen aufgeregt und unglaublich begeistert von der Action im Ring, dass die den Mund nicht aufgekriegt haben. Oder Nashville leidet tatsächlich immer noch vom Ruf von Elvis Presley. Ja. Könnte es ja auch sein, ob da freiwillig irgendwelche verbotene Mittelchen davor überliefert wurden, weiß man ja nicht. Aber liegt schon immer ein bisschen an der Zensusgrenze. Ja, wie sagte Damien Sandow in der Raw-Ausgabe, wir sind hier in der Stadt der Country-Musik. Die Fans feiern, was sagt er? That is not a good thing. Ja, hoffen wir mal, dass die Kultivierung der Country-Musik nicht in Nashville vonstatten geht, sondern vielleicht irgendwo in Memphis. Denn dann hat Jerry Lawler wenigstens den ein oder anderen Song in petto, wenn Raw losgeht. Und sagt nicht mehr, where the hell is Fandango? Ist auch nicht so schlecht. Also vielleicht erleben wir da in den nächsten Jahren noch ein paar unglaublich gute überlieferte Sagen, dass Jerry Lawler ein bekannter Country-Sänger war und jetzt seine Qualitäten wieder zur Schau stellen will. Live bei Raw natürlich auf dem USA Network. Naja, mal sehen, was da noch kommt. Wie gesagt, was vielleicht im Fokus stand vor dieser Raw-Ausgabe war, dass Brock Lesnar nicht anwesend war, dafür aber umso mehr The Rock und Taut war wieder mal anwesend, denn Paul Heyman trug mit einem Taut maßgeblich dem Standard der Show bei. Denn er sagte, dass er an diesem Tage eine Verlautbarung vollziehen möchte, die WWE in deren Grundfesten erschüttern sollte. Welche Ankündigung war das? Sein Rücktritt oder sein Resigning, seine Resignation, sein Rücktritt von der WWE, weil er CM Punk nicht im Weg stehen wolle. Also resignierend, das ist eigentlich so ein bisschen der Begriff für Aufgabe. Ich gebe auf. So, und in diesem Sinne hat man Paul Heyman wahrscheinlich auch bei diesem Segment betrachtet. Denn Paul Heyman hatte den Anschein gemacht, als ob er fertig mit der Welt war. Als ob er mit dem Kapitel wirklich abschließen wollte. Also ich habe mir wirklich bei der Rede am Anfang gedacht, Paul Heyman, heute verliert die WWE wahrscheinlich einen seiner größten und renommiertesten Micworker und natürlich auch Manager. Aber dem war ja dann letztendlich doch nicht so. Also ich hatte wirklich am Anfang gedacht, das ist jetzt das letzte Statement von Paul Heyman. Ja, das ist natürlich auch, das zeigt auch wieder, wie gut das wieder vorgetragen war von Paul Heyman, weil man hat es ihm wirklich abgenommen. Ja, vor allem, weil er natürlich auch sein Leben nochmal Revue passieren lassen hat. Also man fing ja an mit ECW, dann Brock Lesnar und dann letztendlich CM Punk. Ja, so. Das war eine realistische Promo. Und auch aufgrund der Tatsache, dass er eben diese Differenzen zwischen ihm und McMahon genannt hatte. Ja. Weil das war ja auch privat immer mal wieder thematisiert worden, dass die beiden sich privat, naja, nicht unbedingt immer im Klaren sind. Und da habe ich wirklich gedacht, vielleicht gab es da einen Vorfall irgendwo hinter den Kulissen zwischen McMahon und Heyman. Und Heyman sei letztendlich zur Erkenntnis gekommen, nicht mehr auftreten zu wollen. Es gibt ja viele Dinge, wo es aufgefallen ist, dass McMahon und Heyman jetzt nicht gerade die größten Freunde sind. Zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, December to December 2006, Mr. McMahon hat das Elimination Chamber Match gebookt und Paul Heyman muss sich bestimmt total scheiße gefühlt haben, als er das dann selbst gesehen hat. Weil hätte Heyman dieses Match gebookt, wäre das mit Sicherheit um einiges besser gewesen. Und der gesamte Pay-Per-View auch. Und gerade, man weiß ja jetzt auch im Nachhinein, wer das Match überhaupt gewinnen sollte. Das Elimination Chamber Match. Also es sollte ja CM Punk gewinnen, ja. Das ist ja in der Best in the World Dokumentation nochmal öffentlich thematisiert, dass CM Punk eben letztendlich nicht der Leidtragende sein sollte, sondern tatsächlich resolut die Tat umsetzen sollte. Also er sollte wirklich an dem Tag ECW World Champion werden. Aber wenn ich mir das jetzt im Nachhinein auch mal vor Augen führe, dass Punk noch verdammt jung war und noch verdammt grün hinter den Ohren, hätte ich auch gesagt, nee, macht Punk nicht zum Champion, macht Bobby Lashley zum Champion. Also gegen den Sieger hatte ich damals nicht, aber so an sich wie der ganze Pay-Per-View, der war ja historisch schlecht. Also man kann den mit Fug und Recht als den schlechtesten aller Zeiten bezeichnen. Ja. Also ich glaube, da liegt man nicht daneben, wenn man so bezeichnet. Naja, machen wir weiter mit der Promo. Heyman hatte dann noch anschließend ein paar liebevolle Worte für Punk übrig und dann rief er ebenso natürlich auch CM Punk auf den Plan und Punk sagte, ich mag dich, du bist wie ein Mentor für mich, ich möchte dich weiter an meiner Seite haben. Er sehe schließlich zu Heyman auf und werde gemeinsam mit ihm am Sonntag The Rock den Titel abnehmen. Und Heyman hat dann auch zugestimmt und die beiden haben sich wahrscheinlich über 30 Sekunden lang umarmt. Natürlich hat CM Punk so ein komisches Grinsen im Gesicht gehabt, da habe ich mir schon wieder gedacht, da steckt doch schon wieder ein Plan dahinter. Das hat dann das ganze Realistische vorher so ein bisschen wieder in den Schatten gestellt. Also ich denke, da wird bei Elimination Chamber noch irgendwas passieren. Was ich vor allem richtig gut fand bei der Promo, das war die Tatsache, dass Paul Heyman immer wieder zu CM Punk gesagt hat, so ein bisschen rhetorisch gefragt hat, habe ich was mit The Shield zu tun? Nein, habe ich natürlich nicht. Habe ich was mit Brad Maddox zu tun? Nein, habe ich natürlich nicht. Also man spielt immer wieder auf die Geschichte an, dass Vince McMahon anscheinend tatsächlich Imitatoren ans Werk gelassen hat bei diesem geheimnisvollen Video um The Shield, Brad Maddox und Paul Heyman. Mal gucken, was da draus wird. Denn man hat das ja auch letzte Woche, glaube ich, schon mit einer Promo von Punk eingeleitet. Und das wird endlich wahrscheinlich darin resultieren, dass eben Triple H zurückkehrt. Und Brock Lesnar dann an die Mangel nimmt. Das wird gespannt zu sehen sein, was da genau passiert am Sonntag. Bin ich auch, wie gesagt, ziemlich gespannt. Na, wie gesagt, das besprechen wir heute Abend noch einmal ausführlich in unserer Elimination Chamber Preview mit Christian und dir. Ihr beide seid schon fest eingeplant. Mal sehen, wer da noch dazukommt. Wie gesagt, nach dieser Promo warteten eigentlich alle nur noch auf den Auftritt von The Rock. Und The Rock kam auch unter großem Jubel zum Ende der Show zum Ring. Und über was redet er? Ich kann das jetzt im Nachhinein nicht relativieren. Klar ist, er hat nicht die Fehde vorangetrieben, er hat nicht über CM Punk gesprochen, er hat auch nicht über Paul Heyman gesprochen, er hat einfach nur erzählt, wie er im Alter von 15 Jahren in einer Bar saß und sich mit Crackheads unterhalten hat und so, und das weiter zu erzählen, das bringt ja auch irgendwie gar nicht. Es ist einfach Stuss, dass er komplett irrelevante Sachen erzählt hat, nur um die Fans in der Halle zu belustigen. Also das war wirklich hanebüchen. Also man muss sich vorstellen, diese ganze Promo war eigentlich ein riesengroßer Cheap Pop. Weil es halt, er hat erzählt, wie er in Nashville die ersten Matches bestritten hat für 40 Dollar pro Abend, aber schön für die Halle, aber für uns bringt das ja nichts. Ja, vor allem, weil The Rock ja auch ziemlich selten bei Raw anwesend ist. Und ja, da soll er lieber die Fehde irgendwie vorantreiben, anstatt selbst ohne Skript einfach mal so aus der Mottenkiste heraus zu reden. Also das mag ich wirklich gar nicht. Also man weiß ja schließlich, dass The Rock ein großartiger Performer ist, sich genial artikulieren kann. Aber momentan bestehen seine Promos einfach nur noch aus Catchphrases. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Vorurteil oder ein Klischee. Das stimmt ja tatsächlich. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir nachsagen, dass wir ihm nachsagen würden, er könnte nichts mehr. Abgesehen von Catchphrases. Aber wer das Match gegen CM Punk gesehen hat beim Royal Rumble, der wird nicht begeistert gewesen sein. Also ich war sehr enttäuscht von dem Match. Also ich bin jetzt nicht einer, der da sagt, ich gehe da ohne Erwartung rein. Weil dann hätte ich mir auch gesagt, das Match war relativ gut. Aber ich habe mir wirklich gedacht, wenn ich das jetzt wie gesagt in Relation setze zu Rock gegen Cena, fand ich das Match unterirdisch schlecht. Da war Rock gegen Cena bedeutend besser. Da hat die Chemie irgendwie besser gestimmt. Man weiß ja eben, Cena und Rock sind beide Entertainer, die WWE groß gemacht hat. Punk ist eben nicht so einer. Punk will sich nicht, wie gesagt, in diese Position hineindringen lassen, dass er von der Company geschaffen worden ist. Und Punk ist da ein anderer Typ. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, der The Rock ein bisschen zur Last gefallen ist beim Rumble. Weshalb das Match nicht so gut war. Ja, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du. Also ich war vom Match damals, ich hatte ziemlich hohe Erwartungen, war auch letztendlich enttäuscht, aber nicht so enttäuscht. Das Einzige, was die entscheidende Komponente, die dem Match gefehlt hat, waren einfach die Nearfalls. Also ich kann mich an kaum Nearfalls erinnern. Es war nicht mal so, dass CM Punk ein GTS gezeigt hat, Two Count oder so. Das Einzige, was man hatte, war der verbotschte Rock Bottom auf dem Pult, danach noch der Rock Bottom auf dem Hallenboden, aber sonst war auch an Finishern im Ring nichts. Also das hätte dem Match noch so ein bisschen Fahrt gegeben, wenn man ein paar Nearfalls hatte. Zum Beispiel bei Cena Punk bei Night of Champions. Da hat man auch, das ist kein super Wrestling-Match, was die abgeliefert haben. Es war gut, aber nicht super. Aber durch die Nearfalls hat das halt eine gewisse Dramatik gebracht und die hat dem Match ganz entscheidend gefehlt. Wäre die noch dazugekommen, hätte man von einem guten Match sprechen können. Also soweit war es halt bloß oberer Durchschnitt. Und da bin ich mal ausnahmslos sprachlos, denn ich kann deine Aussage, ich kann sie nur bestätigen. So in der Form, wie sie eben jetzt auf dem Papier steht, das stimmt einfach. Also, wer das Match gesehen hat, der weiß, es gab keinen einzigen Nearfall im Ring. Es gab zwar Finisher, es gab den Rock Bottom auf dem Hallenboden, also den auf dem Kommentatorenpult möchte ich jetzt nicht nennen. Ja. Das war ja schließlich keiner. Ich meine, da kann auch keiner was für. Einige sagen jetzt natürlich wieder im Internet, das geschieht The Rock recht, dass der Tisch da zusammenbricht. Es war auch seine Schuld, weil er ihn so hochhieven wollte, hat er extra nochmal Gewicht auf das Pult gelegt und so ist das dann durchgebrochen. Das ist eben der Fakt, wenn man nie da ist, dann verliert man irgendwann den Bezug zum Geschehen. Und der hat The Rock hier letztendlich ja das Leben gekostet, möchte ich sagen. Weil dadurch gibt's natürlich auch wieder Minuspunkte bei der Bewertung. Und ich kann auch heutzutage nicht verstehen, warum ein Dave Meltzer dieses Match mit 4 Sternen bewertet. 4 Sterne? Ja, 4 Sterne sind übertrieben. Also das ist zu viel. Bei 3,5 würde ich doch sagen, okay. Also das ist akzeptabel, würde ich jetzt nicht... 3,5 wäre eine realistische Meltzer-Wertung für das Match gewesen, aber 4 Sterne waren definitiv zu viel. Aber ich kann da auch nur verschiedene Aussagen aus dem Internet, ja, wie gesagt, hier ins Gedächtnis rufen, zurückrufen, denn... Wie es in den Wald hineinschallt, so hallt es auch wieder hinaus. Und genauso ist das wahrscheinlich auch mit Dave Meltzer da. Sind auch viele Machenschaften im Spiel. Also Dave Meltzer bewertet ziemlich... Ja, wie soll man das beschreiben? Der bewertet ziemlich Mainstream-lastig. Mhm. Also jetzt nicht so nach der In-Ring-Qualität, sondern eher nach der Show. Das, was drumherum geschieht und eben der Engel mit The Shield... Und das Eingreifen von McMahon, das hat dem Match 4 Sterne bei Meltzer eingebracht. Ja, glaube ich auch. Ja, und das ist eben auch das klingt logisch. Und das ist eben auch der Fakt, wo ich mir sage, Dave Meltzers Wertung hat nichts zu sagen. Aber wirklich gar nichts. Es ist halt nur die renommierteste und hochkarätigste Wertung, die es gibt in diesem Business. Man sagt ja nicht umsonst die Meltzer-Skala. Und... Ja, wie gesagt, also ich bin da eigentlich ziemlich kritisch, was das angeht. Also ich nehme das jetzt nicht unbedingt ernst. Ich nehme das nicht ernst, weil es nicht mein eigener Maßstab ist, was das ganze Geschehen angeht. Ja, letztendlich muss ja jeder selbst sehen, wie er das Match findet. Ob dann nun Meltzer schreibt, aha, das war gut, das letztendlich liegt an einem selber. Naja, schließen wir das Thema ab und kommen wir zurück zur Promo. Also, was kann ich zu der Promo sagen? The Rock, wie gesagt, der ist vielleicht 4 bis 7 Mal im Jahr da. Und dann hält der so eine verschwenderische Promo. Also, ich meine, es ist ja auch schön und gut. Das ist ein herausragender Entertainer. Das ist ein anerkannter Schauspieler weltweit. Aber du kannst ihn nicht einfach in den Ring lassen und die Fehde nicht weiter promoten lassen. Du hast doch nichts für den Pay-Per-View aufgebaut. Nur, dass ja. CM Punk und Paul Heyman mal ganz, ganz kurz rauskommen und The Rock weiterhin verbal auf CM Punk einschlägt. Und dann rennt Punk in den Ring, Heyman hält The Rock fest und Punk verpasst ihm den Go-to-Sleep. Gut, was haben wir dazugelernt? Heyman stellt The Rock ein Bein, sag ich mal, aber das wussten wir doch davor auch schon. Punk und Heyman waren davor auch schon verbündet. Also hier gab's nichts Neues, wo ich mir sagen könnte, den Pay-Per-View muss ich mir unbedingt bestellen bei dem Match als Main-Event. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ja, bei Rock habe ich einfach das Gefühl gehabt, der hat an allem so ein bisschen vorbeigeredet. Also er hat sich auch nicht wirklich zu den Geschehnissen vom Royal Rumble geäußert. Also der Einzige, der das so ein bisschen vorangetrieben hat, war halt CM Punk, der auch Rock in jedem Promoduell, was es bis jetzt zwischen den beiden gab, eindeutig besiegt hat. Und es dürfte, letztendlich muss es uns jetzt auch klar sein, CM Punk ist stellt The Rock teilweise schon in den Schatten, was das Mic-Work angeht. Ich verstehe allerdings nicht die grundlegende Philosophie bei der ganzen Sache. Du kannst doch nicht als Writer The Rock sagen, geh einfach mal raus, sag irgendwas, bitte was Positives, und dann schicken wir Punk raus und Punk verpasst dir den Go-to-Sleep. Ja, ich glaube, letztendlich wird es sogar so gewesen sein. Das ist doch kein konsequentes Writing. Das war sicherlich auch wieder nur eine spontane Idee, weil man sich sagt, The Rock ist da, irgendwas müssen wir ja mit dem anstellen. Und dann schicken wir den einfach raus, er soll eine Promo halten. Da freuen sich wenigstens die Fans und hoffentlich kriegen wir auch gute Einschaltquoten. Aber man sieht's, die Einschaltquoten haben schwarz auf weiß belegt, dass The Rock eben nicht der ganz, ganz große Quotenbringer ist in der Woche. Können natürlich auch wieder mit der Promo zusammenhängen, dass es in der dritten Stunde war, weil in der dritten Stunde schalten für gewöhnlich ziemlich viele ab. Was auch wieder Armutszeugnis ist für die WWE, deswegen sage ich auch immer wieder, kehrt zurück zu 2 Stunden, das genügt. Gerade wenn man jetzt meinetwegen eine 3-Stunden-Show im Nachhinein noch schauen muss, das zieht sich ungemein. Das kannst du nur am Leben halten mit einer richtig starken Show. Da würde ich sagen, die Show war noch zumutbar, die war ganz gut. Plus, es gibt auch Ausgaben, die 3 Stunden lang sind, aber dann wirklich nicht gut sind. Und irgendwann fährt einem der Geduldsfaden in die Parade. Und das möchte man einfach nicht. Und aber auf der Road to WrestleMania sind die 3 Stunden schon hilfreich, weil sonst hattest du immer das Problem, du hast die ganzen WrestleMania-Fäden gehabt und konntest dann halt nicht viele lange Matches zeigen. Jetzt, wo du die 3 Stunden hast, kannst du auch wieder längere Matches zeigen. Weil sonst ist es ja auf der Road to WrestleMania so, der Hauptteil der Shows besteht dann aus Promos und Clips und dann hast du mal ab und zu so ein paar 2-3-Minuten-Matches dazwischen. Jetzt kannst du auch mal längeres Wrestling auf der Road to WrestleMania zeigen. Auf der Road to WrestleMania, ja. Also mit dem Gesichtspunkt hatte ich das noch gar nicht betrachtet. Aber ohne Road to WrestleMania. Wenn wir im Frühling nachher sind, dann wäre es, glaube ich, besser, wenn man auf 2 Stunden gehen. Dann, wenn wir wieder in dieses berühmte Frühlingsloch fallen und da sind 3 Stunden Raws, das wird sehr zäh. 3 Stunden sind auch einfach zu viel. Weil, ich meine, es gibt so viel Unterhaltung in der Woche, die WWE bietet. Man hat SmackDown, man hat Main Event, man hat Saturday Morning Slam, man hat Superstars. Also da kommen nachher knapp 10 Stunden zusammen. Und ich meine Raw-Ausgabe, die kontinuierlich auf einer 3-stündigen Basis beruht. Also das möchte ich mir auf Dauer nicht antun. Weil das ist mir auch einfach zu viel. Weil ich merke es selbst, wenn man sich das ja... Na okay, man muss jetzt auch wieder sagen, wir sind Deutsche, wir sehen das wieder ein bisschen anders, aber die Amerikaner sind nicht so spießig wie wir. Und bei denen sind 3 Stunden vielleicht gar nicht mal so schlecht, obwohl sich das nicht in den Einschaltquoten widerspiegelt. Das muss aber auch nichts heißen, weil es gibt so viele Fans, die sich die Show möglicherweise via Stream anschauen. Das kann ich euch sagen. Weil es ist eben auch der Fakt, dass es im Kabelfernsehen läuft in Amerika. Und das Kabelfernsehen habe ich gesagt, nicht jeder. Kabelfernsehen muss man dann wirklich extra eine Schippe drauflegen. Und im normalen Fernsehen läuft Raw in Amerika nicht. Ich glaube nur mit einer anderthalbstündigen Fassung, also wie bei Sky. aber halt auch ziemlich zeitversetzt. Im Kabelfernsehen läuft das auf USA Network live, aber ist ja auch normal, dass das dann meinetwegen nur 4 bis 5 Zuschauer zieht. Aber selbst das ist ja ein Rückschritt, wenn man bedenkt, dass Amerika, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat, ich schätze jetzt einfach mal, 200 Millionen Einwohner hat. Das, da gucke ich jetzt direkt nochmal nach, damit wir da Ruhe haben. Nicht, dass sich jetzt hier einige beschweren. Dann finde ich das nicht zufriedenstellend, dass man da mit 5 Millionen sagt, das ist unser Mindestmaß, das ist das, was wir erreichen wollen. Der Meinung bin ich nicht. Man kann sich ja immer wieder konsequent verbessern. Und jetzt kommen wir zu dem Fakt, den wir bereits beim Wrestling Talk Radio am letzten Sonntag besprochen haben. Dixie Carter hat am Ende des Jahres 2012 auf ihrem Twitter-Account gepostet, dass es doch ein so wunderschönes Jahr 2012 gewesen war. Wir haben alle unsere Ziele erreicht. Nee, sage ich eben nicht. Das ist doch genau die falsche Einstellung. Man muss normalerweise versuchen, sich immer wieder stetig zu verbessern. Und man kann sich nicht mit einem 1,2 Rating zufrieden geben, wenn die WWE mehr als das Doppelte hat. Jetzt geht TNA allerdings natürlich auch wieder den Schritt, dass man in andere Städte geht. In viele große Städte Amerikas. Und ich kann dir sagen, Felix, und auch den ganzen Hörern da draußen, das wird einen Erfolg nach sich ziehen. TNA wird in den nächsten 5 Jahren größer denn je. Man merkt es doch auch jetzt hier schon in Deutschland. Sport 1, der renommierteste Free-TV-Platz, was Wrestling angeht, ist vergeben an TNA. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, dann können wir es jetzt auch direkt besprechen, bevor wir dann nochmal zu Punk gegen Rock und das Ganze abschließen. Ich frage mich generell, wie wir jetzt so abschweifen konnten. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, es ging eher um die Quoten mit The Rock, glaube ich. Ja. So sind wir zu dem Thema gekommen. Denn es gab in dieser Woche die Ankündigung aus dem Nichts eigentlich. Also man hatte ja von den Spekulationen gehört. TNA verhandelt mit Sport 1. Aber ob da wirklich was draus wird, damit hat natürlich niemand gerechnet. Vor allem, man wusste ja eigentlich gar nicht, dass die WWE im März nur aus dem Programm genommen wird. Das hat man, glaube ich, vor ein paar Wochen stand irgendwie in den Plänen, da waren keine WWE-Shows mehr angekündigt bei Sport 1 für März. Und da hat man schon spekuliert, kommt da jetzt TNA hin, das hätte die meisten Sinn ergeben. Und letztendlich ist es ja jetzt so gekommen. TNA hat anscheinend schlaue Scouts, die sich anscheinend das Free-TV-Programm in Deutschland sehr genau angeguckt haben. Denn sonst hätte man diesen lukrativen Deal womöglich nicht ergattern können, weil das ist wirklich eine ganz, ganz große Sache für TNA, dass man jetzt der WWE in Deutschland den Free-TV-Platz wegnimmt. Also man weiß ja, im Vereinigten Königreich, da ist TNA mittlerweile die Nummer 1, eben aus dem Grund, weil TNA zur besten Sendezeit läuft, zum Leidwesen von WWE, die laufen natürlich da zu ganz, ganz später Stunde. TNA hat sich da einen recht guten Platz gesichert im Fernsehen. Und auch noch Free TV. Also da laufen eigentlich alle Widersätze zusammen für die WWE. Und ich kann dir sagen, WWE nimmt de facto keine Evolutionstheorie in Kauf. Man kann nicht sagen, dass die WWE sich stetig weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Eigentlich geht die WWE diesen Luxus kann sich die WWE zwar immer noch leisten, dass er mal schlechte Quoten einfährt, aber auf Dauer wird das nichts. Und da kann ich sagen, TNA wird in ein paar Jahren, weil das Interesse am Wrestling immer mehr schwindet, man wird wahrscheinlich irgendwann bei 2,5 angekommen sein, 2,5 Rating. Mit mehr rechne ich gar nicht. Dann gibt's wahrscheinlich dann doch den Krieg zwischen TNA und WWE. Man hat's doch gesehen. Einmal richtig promoten, wie am 4. Januar 2010 und schon kriegst du ein Rating von 1,7. Und TNA war recht gut mit dabei. Die erste Stunde haben sehr, sehr viele Menschen angeguckt. Und warum nicht immer so? Spike TV? Machst du die 2 Stunden, dann ziehst du eben 2 Stunden. Ist natürlich auch schwer, dann immer den Platz zu ergattern, weil die jeweilige Fernsehsendungen haben wahrscheinlich da auch ihren Standard oder ihre angegebene Produktzeit im Vertrag stehen, dass die Sendung eben zum festgelegten Zeitpunkt laufen muss. Aber das kann man doch irgendwie regeln, dass man da mit dem Sender kommunizieren kann. Das scheint ja jetzt nicht das allergrößte Problem zu sein. Man sieht es ja ebenso auch an der Ankündigung von Dixie Carter während Bellator. Da hat sie ja eben auch verkündet, dass Jeff Hardy seinen Vertrag verlängert hat. Also diesbezüglich scheint da tatsächlich was zu gehen. Der Trend bei TNA geht auch nicht großartig nach oben. Aber TNA entwickelt sich weiter. Dass man jetzt fortlaufend auf Tour geht, finde ich super. weil dadurch generiert man vielleicht noch mehr Fans, als es jetzt sowieso schon sind, die das Produkt von TNA besser finden als das von WWE. Und ich bin momentan auch einer derjenigen, die sagen, TNA liefert derzeit bessere Shows als die WWE. Das muss jetzt nicht unbedingt von den Storys sein, aber ich finde, den roten Faden bei TNA, der ist klar erkennbar. Den hast du bei WWE manchmal oder zumindest an einigen Stellen momentan nicht. Und das finde ich momentan richtig, richtig stark. Auch das TNA Pay-Per-View-Konzept mit 4 Pay-Per-Views pro Jahr mit diesen Specials finde ich total genial, weil dadurch hast du eben nicht diesen Zeitdruck, der entstehen kann. Die Superstars haben mehr Freizeit, natürlich auch das. Und man hat eben auch nur Touren, die größtenteils in Amerika stattfinden. Und ich glaube, diesen Zeitplan sollte man weiterhin so beibehalten, auch wenn die weltweite Expansion natürlich ein Thema sein müsste für TNA. Man müsste weiterhin versuchen, sich weltweit zu etablieren. In Deutschland hat man jetzt Free-TV-Platz, super. In England ist man besser als die WWE. Man kann mit genug Potenzial, und das haben sie, auf jeden Fall das Gegenpart der WCW werden. Und ich sag bewusst WCW, weil die Finanzlage von TNA immer wieder an die WCW erinnerte. Ja. Und deswegen muss man jetzt hoffen, dass Panda Energy lange Zeit dran bleibt und Dixie Carter hat einen Plan. Und das spricht eigentlich dafür, dass Panda Energy nicht vorhat abzuspringen in der nahen Zukunft, weil sonst würde man das ganze Szenario jetzt nicht durchziehen. Weil das wäre ja komplett unlogisch, wenn man jetzt sagt, wir wollen jetzt die weltweite Expansion anstreben, mit Free TV Platz in Deutschland und so weiter, und dann springt Panda Energy in einem halben Jahr ab. Also das können wir schon mal ausschließen. TNA wird auf jeden Fall gefestigt werden hier in Deutschland. Ich kann euch sagen, das wären bessere Quoten von TNA. TNA wird hier auf jeden Fall... Boah, bist du da sicher? Ich bin da ein bisschen skeptisch. Nee, würde ich nicht sagen. Bei TNA ist das Interesse einfach da. Man sieht es ja jetzt auch, einige Fans haben die Lieblosigkeit von diesen Shows bei Sport1 immer wieder kritisiert. Und TNA hat ein besonderes Format. Man hat ja Best of Impact. Und außerdem hat man zwei Gesichter, die die WCW damals in Deutschland etabliert. Man hat Mike Ritter und Nick Held, die das Ganze wieder im Free-TV kommentieren. Also ich sehe eigentlich keinen, es gibt eigentlich keinen Weg, der am Free-TV an TNA vorbeiführen sollte. Ja, die TNA hat halt die Chance, sich über den internationalen Markt zu etablieren. Also man merkt so ein bisschen, WWE konzentriert sich hauptsächlich auf Amerika und TNA versucht sich halt anderweitig zu etablieren. Und das ist an sich eigentlich, dass die beiden Firmen so eine unterschiedliche Richtung einschlagen. Das finde ich an sich eigentlich ganz gut. Und wer weiß, wo TNA dann in ein paar Jahren steht. Und es würde, glaube ich, auch der WWE helfen, unbewusst der WWE helfen, wenn TNA so ein Stück rankommt. Also, wie gesagt, die Frage mit den Einwohnern der Amerikaner, die können wir direkt noch klären. Das sind 314 Millionen. Das ist ja der Wahnsinn. Waren das 2006 nicht noch 200 noch was? Ich bin mir nicht sicher. Man merkt, dass das präsidentielle Regierungssystem um Präsident Barack Obama schlägt weiterhin Wirkung. Mal sehen, ob das weiterhin so anhält. Ja. Wie gesagt, am 4. Juli ist der Independence Day und dann wird abgerechnet an dem Tag. Dann kann man endlich mal sehen, wie die Quoten stehen von Raw, weil ich glaube, da müsste es sogar knapp ein Jahr sein. Ab dem 23. Juli ging es ja los. Das heißt, ab dem Independence Day können wir so langsam anfangen abzurechnen mit den Quoten. Nur um das mal kurz anzuschneiden, diese Thematik hier. Also wie gesagt, The Rock und CM Punk, das Match findet bei Elimination Chamber statt. Das große Rückmatch. Und ich kann auch sagen, Elimination Chamber wird auf jeden Fall eine gute Verkaufszahl erreichen. Also die Buy-Rate wird nicht schlecht sein bei den Ankündigungen. Aber ich kann auch wieder sagen, dass die Buy-Rate sicherlich noch besser gewesen wäre, wenn man hier jetzt nochmal ein starkes Programm abgeliefert hätte. Dass Rock eben nicht erzählt, dass es in Nashville unvergesslich ist, in der Nacht anwesend zu sein. Wie bei unserem KFL-Podcast. Hier träumt man süß. Hier wird die Nacht versüßt. Natürlich, um 1.12 Uhr ist mittlerweile. So ein Quatsch. Und CM Punk kam eben raus und hat ihm den Go to Sleep verpasst. Und man sieht da eigentlich nichts Neues. Ja, obwohl ein bisschen was Neues hat und Yassim hat ja den WWE-Titel mitgenommen. Ja. Und ich glaube, da wird uns SmackDown noch nähere Infos dazu geben. Also da gab es ja noch ein Segment mit Damian Sandow und The Rock. Soll aber so wohl off-air sein. Also soll nur für die Fans in der Halle gewesen sein. Nee, das war ja bei Raw. Bei Raw vor einer Woche gab es ja auch ein Segment mit Sandow und Rock. Und jetzt hat man das anscheinend, weil es so gut war, noch bei SmackDown gebracht. Aber ich habe heute gelesen, dass dieses Segment, dass es ein CM Punk Rock Segment bei SmackDown gibt, aber das, was mit Damien Sandow kommt, das war nur für die Crowd. Ja, okay, werden wir ja morgen dann sehen. Aber will jetzt auch nicht da einen besonderen Abgleich machen der Verhältnisse, sondern möchte einfach. Aber das würde jetzt nicht passen, 2 Tage vor Chamber noch so ein Damien Sandow Segment mit, ja, Rock. Ich würde es der WWE zutrauen. Ich meine, hier redet The Rock über unvergessliche Nächte in Nashville. Warum dann nicht 2 Tage vor dem Pay-Per-View noch ein Segment mit Sandow? Ich meine, du kannst ja Sandow nicht noch mehr depushen. Du steckst ihn in die Pre-Show zusammen mit Cody Rhodes, als die Rhodes Scholar, wo sie sich getrennt haben, und dann lässt du ihn noch schön platt machen bei SmackDown. Das ist eine gute Devise. Das muss der Anspruch sein, weiterhin. Am besten immer wieder Damien Sandow in den Ring schicken, wenn The Rock da ist. Vielleicht gibt's ja Rock Bottom und People's Elbow. Wenigstens mal in einem Abend. Also, die Theorie, die momentan natürlich vorrangig ist, was das Match betrifft, bei Elimination Chamber, das ist die Theorie, dass der Undertaker angeblich anwesend sein soll, The Rock den Sieg CM Punk den Sieg kosten soll, indem das Licht zum Beispiel ausgeht, ja, welch ein Wunder, hatten wir das nicht irgendwann schon, und dann geht das Licht wieder an und The Rock covert ihn. Glaube ich glaube nicht dran. Und ich meine, das ist auch eigentlich auch eine recht gute Idee. Das ist eine gute Idee, aber... Weil dadurch kannst du doch das ganze Szenario mit The Shield wieder verknüpfen. Jeder denkt, es war The Shield. Jeder denkt, und dann gibt's auch wieder eine Promo von Paul Heyman, ich hab euch doch gesagt, The Shield war's nicht. Und dann kommt der Undertaker am Ende von Raw und lässt Paul Heyman wie ein Geist nur so stehen, zum Beispiel. Aber welchen Grund sollte der Taker haben, um The Rock durchs Kommentatorenpult... Nee, ich meine, nur bei Elimination Chamber war es das. Ach, nur bei Elimination Chamber, also, ja. Dann schaffst du halt wieder ein bisschen so eine mysteriöse Stimmung. Weil jeder denkt, es war The Shield, aber war es der Taker. Und dann denkt man natürlich beim Rumble, war es auch der Taker. Und ich glaube, die Frage wird dann einfach links liegen gelassen. Sagt man natürlich, ja. Practically we couldn't see The Shield, but it was Dean Ambrose. It was Dean Ambrose, all on his own. Ja, weil Dean Ambrose war eben der Einzige, den man sehen konnte. Das war das Problem. Vielleicht hängt man das Ganze jetzt nur Dean Ambrose an im Nachhinein. Hoffen wir es mal nicht. Nochmal zu Shield. Ich befürchte, dass ab Sonntag aus dieser gefestigten Einheit irgendwas anderes... Also ich sage, Cena zerstört am Sonntag den Shield. Man muss ihn jetzt stark aufbauen für das Match gegen The Rock. Es würde keinen Sinn machen, wenn The Shield jetzt gegen Ryback, Cena und Sheamus gewinnt. Das befürchte ich, dass Cena die nächste Gruppierung zerstört. Zu The Shield kommen wir später, aber was man sagen kann, The Shield ist eine unglaublich gefestigte Einheit. Genauso wie das Stable um Natalya Hornswoggle und Craig Cully. Und was konnte man in diesem Match beobachten? Man sah nochmal die Attacke von Mark Henry an Craig Cully, die letztendlich zu diesem Match führte. Und Mark Henry zerstörte Craig Cully eigentlich. Mehr muss man dazu nicht sagen. Also ein bombastischer Aufbau für dieses Match bei Monday Night Raw. Das war wirklich... Naja, man stellt Mark Henry halt weiterhin als Destructive Force dar. Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Bloß, hätte man das nicht anders lösen können? Dass Hornswoggle unbedingt ein World's Strongest Slam abbekommen muss? Also ich habe mich gefreut, weil, habe ich auch auf Twitter zum Ausdruck gebracht, weil ich hasse Hornswoggle wie die Pest, also jetzt zumindest in den letzten Jahren. Also ich habe mich gefreut, wo er den World's Strongest Slam abbekommen hat. Natürlich, es war unnötig, aber für mich selbst war das, es war schön zu sehen. Aber du baust doch einen Riesen nicht damit auf, dass er Kleinwüchsige verprügelt. Ja, das war... Also, das ist eigentlich der komplett falsche Ansatzpunkt. Naja, Hauptsache hat Craig Carly besiegt. In einem klaren und fairen Match. Ist da auch nicht. Ja. Es gab auch übrigens eine Promo mit Jericho, Booker T und Teddy Long. Die kam nämlich direkt im Anschluss und die fand ich gar nicht mal so schlecht. Nee, ich auch nicht. Da gab es eine kurze Sequenz, in der Teddy Long Booker T etwas ins Ohr flüsterte und Chris Jericho forderte zuvor einen Platz im Elimination Chamber Match, da er bei solchen Matches bereits die Meistererfahrung sammeln konnte. Und er, ja, man spekuliert natürlich, aber er flüsterte ihm ins Ohr, it's gonna make it a tag team match. Auf jeden Fall sagte Booker T, no. Also man kann zumindest damit rechnen, dass es das Tag Team Match war. Was hat Booker T eigentlich nochmal genau gesagt? Also ich weiß, er war nicht gerade begeistert von der Idee, aber wie hat er das nochmal genau gesagt? Er hat auf jeden Fall nicht seine Catchphrase rausgehauen, aber hat irgendwas anderes gesagt. Auf jeden Fall irgendwas mit no. Irgendwas, was the stupidest idea ever oder so. Genau, das hat er gesagt. Also am besten hätte ich es ja, naja, das wäre eigentlich eine richtig gute Idee gewesen, wenn er gesagt hat, hey, no. Und dann sagt Jericho, ah, Brian ist auch noch nicht in der Chamber. Wieso nicht Brian als Gegner? Das wäre eigentlich auch eine gute Idee gewesen. Naja, hat man wieder zwei Stories miteinander verknüpft, zumindest ein klein wenig. Also, es gab das Match zwischen Chris Jericho und Daniel Bryan und sollte Jericho gewinnen, dann sollte er einen Platz im Elimination Chamber Match erhalten und es war göttlich. Das ist wunderbares Wrestling. Also letzte Woche Jericho gegen Punk, das war ja schon göttlich. Und Bryan gegen Jericho diese Woche war vielleicht sogar noch mal eine kleine Steigerung. Also das fand ich noch besser. Also was der Jericho abliefert nach seiner Rückkehr, ist echt Wahnsinn. Ja, das hat mich auch so überrascht. Zweimal in Folge. Okay, diese Woche war es vielleicht nicht das Match der Woche, weil dafür hatte Ziggler gegen Del Rio vielleicht noch eine bessere Länge. Also Bryan gegen Jericho hat für mich ein bisschen 5-6 Minuten mehr, dann das hätte dem Match noch zusätzliche Würze gegeben. So war für mich diese Woche Match der Woche beim Main Event das Match. Aber wir sind jetzt auf Raw. Muss doch ein kurzes und knackiges Match sein. 10 Minuten. Also das vor allen Dingen die Konter mit Walls of Jericho und No Lock, das hat mir am besten gefallen im Match. Das ist ein Match mit der Zeit 10 Minuten 41, wie es im Buche steht. Ja. Muss man das einfach bezeichnen? Also besser habe ich das, also kann man das eigentlich nicht machen. Nee. Vor allem mit dem Codebreaker gegen Brian, das war unvorhersehbar, das Ende war richtig, richtig stark. Besser als letzte Woche bei Punk gegen Jericho. Also ich würde das Match sogar noch als besser titulieren als in der letzten Woche. Ah, stehe ich nicht ganz. Also ich fand das Punk-Jericho-Match, ich fand das ein bisschen besser. Vielleicht, aber das ist ja auch Ansicht. Vielleicht liegt es auch einfach an meiner Euphorie, weil ich Daniel Bryan schon lange nicht mehr im Ring gesehen habe, mit wo er seine In-Ring-Qualitäten wirklich ausspielen konnte. Ja, aber sonst waren es ja meistens Tag-Team-Matches oder irgendwelche Storyline-Verknüpfungen mit Kane, wo die Matches nur 2-3 Minuten gingen. Und da war ich einfach mal erfreut, dass Bryan mal wieder seine wrestlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte. Und deswegen habe ich mich wahrscheinlich so gefreut, dass ich das Match noch besser fand. Ja, weiß ich ja nicht. Also, wie gesagt, Jericho gegen Daniel Bryan, das war ein traumhaftes Match. Und das ist deutsche Lyrik, die Grammatik, die uns dieses Wort schenkt, traumhaft. Das gibt es in keiner anderen Sprache. Das ist wie wundervoll. Solche Wörter gibt es einfach nicht in den anderen Sprachen. Also wonderful klingt zwar auch schön, aber wundervoll, das klingt doch wunderschön. Schweifen wir von der deutschen Lyrik zurück zu einem Mann, der die Lyrik der amerikanischen Sprache, der englischen Sprache auch richtig gut beherrscht. Das ist nämlich Vince McMahon. Denn er sagt am Telefon, shut up! Zu Paul Heyman. Es sind zwar Kraftausdrücke, aber wenn Vince McMahon diese ausspricht, dann klingt es eher wie eine Kampfansage an den Produzenten von Scream, denn die Stimme, die da aus dem Telefon schallte, die war schon dem Scream-Anruf ein bisschen ähnlich. Ja, so ein bisschen. Hat Vince McMahon anscheinend da ein Wörtchen mitzureden gehabt? Wer weiß es? Ich meine, Brock Lesnar, er pfeift ihn? Mal sehen, was da draus wird. Vielleicht kommt er am Ende raus, dass Vince McMahon die Anrufsache nur gemacht hat, um mehr Impact zu schaffen. Verstehst du Impact? Arenas sperren und so weiter? Ja, genau, ja. Also die Sache mit den Arenas sperren, eigentlich besser formuliert, Arenas blockieren. Und TNA möchte ja, wie gesagt, die nationale Expansion ansteuern oder anstreben. Und da blockiert die WWE jetzt einige große Hallen, damit TNA nicht mehr in diese rein kann. Und die WWE auch dazu verpflichtet ist, diese zu nutzen. Ich bin mal gespannt, ob TNA diese Hallen überhaupt füllen kann dann. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also, wie gesagt, ich glaube... Lock war nicht Lockdown, oder ich war irgendein Pay-Per-View, oder war, es war vielleicht sogar Bound for Glory, wo die halbe Halle leer war? Das weiß ich nicht. Kann man hier nochmal nachgoogeln? Weil die Arena-Kapazität ist ja überall verfügbar, muss man eigentlich nur abgleichen mit der Zuschauerzahl. Da kann ich ja nochmal nachforschen, kann ich ja heute Abend dann in dem Podcast. Weil wenn TNA dauerhaft diese Arenen nicht voll kriegt, dann werden doch auch die Zuständigen da von den Arenen sagen, Leute, ihr habt schön und gut, dass ihr jetzt auf Tour gehen wollt, aber wenn ihr die Arenen nicht voll kriegt, dann braucht ihr die auch nicht andauernd buchen. Das kriegen die schon hin. Und zwar aus dem Grund, weil TNA bessere Ticketpreise hat als WWE. Und da kannst du dir das auch einfach mal leisten, dass du sagst, $30 gebe ich aus, damit ich jetzt einfach mal auf einem Rang sitzen kann und die Show sehen kann. Mit zusammen mit meinem Sohn zum Beispiel. Und das machen bestimmt einige. Also gerade jetzt in den Entstehungsmomenten dieser Idee wird viele Zuschauer generieren. Und die Hallen werden voll sein. Ja, wollen wir es hoffen. Ja, ganz genau. Wie gesagt, was es in diesem Backstage-Segment zu bestaunen gab, war eben die Sache, und das hätten wir eigentlich vorher noch sagen müssen mit WWE-Titelmatch und so weiter. Vince McMahon machte aus dem WWE-Champion-Titelmatch eine spezielle Stipulation. Ja, nämlich die Stipulation, dass wenn The Rock disqualifiziert oder ausgezählt wird, CM Punk den WWE-Champion-Titel gewinnt. So, und ich habe gerade gesagt, er macht aus dem Match eine Stipulation. Und jetzt kann ich auch sagen, warum das eigentlich eine Stipulation ist. Weil Vince McMahon hat das Match verunstaltet. Deswegen ist es jetzt eine Stipulation. Eine reine Stipulation. Weil welchen Grund hat die, das hatten wir vorhin schon besprochen, die Aussage kam ja von dir, Felix. Ja. Warum ändert Vince McMahon die Stipulation von diesem Match? Ich habe jetzt, also zuerst habe ich ja gedacht, hey, das ergibt doch gar keinen Sinn, warum sollte er sowas, The Rock tun, er mag doch Paul Heyman und CM Punk überhaupt nicht, aber mittlerweile, ich habe jetzt Sinn gefunden darin. Paul Heyman hat ja in dem Segment gesagt, ja, ich tue alles, wenn du das machst. Was ist denn, wenn The Rock den Titel ganz normal macht? Ja. Und dann den nächsten Tag bei Raw oder vielleicht sogar noch bei der Veranstaltung Vince McMahon rauskommt und sagt, Paul Heyman, komm in den Ring and kiss my ass. Das wäre doch... Aber wir sind doch PG. Egal, das hat er doch... man wollte es doch schon mal bringen. Man wollte es bringen, hat's aber nicht gemacht. Mit Hornswoggle damals, und da war die WWE doch auch schon PG, oder? Aber man hat's doch nicht gemacht. Doch, da gab's doch Kiss My Ass mit die JBL Storyline, da war doch auch irgendwas. Nee, da war's noch nicht PG. Das war nicht PG. War erst der Great American Bash 2008 PG. Das war der erste PG Pay-Per-View. Das war auch so ironisch. Das war wahrscheinlich das blutigste Match des Jahres 2008 mit Shawn Michaels und Chris Jericho, und das war der Pay-Per-View, wo PG begonnen hat. Und das ist eben auch die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Man kann ja bei PG durchaus Blut zeigen. Also man muss eigentlich nur... Ja, das verstehe ich auch nicht. ...verschiedene Buchstabenzusätze dem Wort PG geben, also zum Beispiel Explicit Language, da muss man L hinschreiben, oder also unter das PG im Intro, oder eben ein V, das ist dann Violence, aber macht die WWE nicht. Also man könnte ja Blut zeigen im PG-Rating, möchte das anscheinend aber nicht. Ja. Und das ist die Frage, die ich mir stelle, du hast doch eigentlich die Befugnis, Blut zu zeigen, und könntest die Hauptmatches da nur noch eine größere einschlagende Wirkung verpassen, aber nein, machst du einfach nicht. Also ich sehe das generell so, ich brauche auch beim großen Match nicht unbedingt Blut. Aber ich möchte, wenn es dazu kommt, dass aus Versehen jemand blutet, dass nicht Leute rauskommen und die das mit Handtüchern verarzten. Weil das ist so, das nimmt den Matchfluss erstmal. Dann soll man's, ja, dann scheiß drauf. Dann soll man's so lassen. Ganz genau. Dann passiert das einmal in einem halben Jahr und dann brauchen da deswegen aber nicht irgendwelche Doktoren rauskommen und das Blut da wegwischen. Ja, vor allem, weil es ja früher auch nicht so war, ne? Ja, Cena und Lesnar haben, da war es ja auch so, dass welche rausgekommen sind, aber denen war das ja so ein bisschen auch scheißegal. Also aber die... Da hat zwar so ein bisschen Wischiwaschi da bei Cena gemacht, aber der hat ja noch geblutet und hat dann wieder weitergemacht. Ja. Naja, wie gesagt, also das ist auch immer ein bisschen fragwürdig. Also ich kann es nur so sagen, ich brauche schon Blut. Weil einige Fäden sind so intensiv gestaltet, dass die in einem finalen Kampf auch einfach Blut benötigen. Ja, aber welche brisanten Fäden hattest du denn jetzt in letzter Zeit, die wirklich das unbedingt brauchten? Vielleicht, ja, Lesnar gegen Cena zum Beispiel. Hatte doch Blut. Ja, und aber unbewusst. Ja, du könntest es ja bewusst einsetzen. Aber ich glaube fast, damit hätte man doch schon gerechnet, dass es irgendwie zu Aber Blut du kannst doch, aber Cena hat doch Lesnar vor dem Kampf nicht gesagt, hau mir mal mit voller Kraft voraus auf die Schädeldecke. Das ist doch krank. In der zweiten Ausgabe, wo nach dem, also in der ersten Ausgabe. Ja, er hat ihn ja da auch unbewusst auf den Mund geschlagen. Also mir war schon klar, dass in dem Match irgendwie Blut fließen wird, ob bewusst oder unbewusst, egal. Und er hat ihn ja auch vor allem mit der Kette gegen den Kopf geschlagen. Also da hat er nicht die Hand davor genommen, Lesnar. Das war schon krank. Das war richtig krank, das Match für heutige Verhältnisse. Ja. Gerade auch, weil so viele Kinder anwesend waren. Und ja, die Gesichter waren schockiert, wenn man sich das wirklich noch einmal angesehen hat. Also das war schon Wahnsinn. Also wirklich das, ja, brutalste Match seit, also vielleicht nicht der PG-Ära, war es vielleicht sogar das brutalste Match der PG-Ära? Ja. Würde ich schon sagen. Also, ja, auf jeden Fall eigentlich, weil diese Intensität hat man ja schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es das härteste Match war. Ich weiß ja noch, wie Lesnar sich dann aufgeregt hatte, dass Cena danach noch die Promo gehalten hat. Genau, aber da muss ich Lesnar recht geben. Es war eigentlich, das hat so ein bisschen, Cena sollte ja so dargestellt werden, dass Lesnar ihn übelst fertig gemacht hat und das war, aber ich verstehe nicht, obwohl man das eigentlich nicht wollte, dass er so eine Promo hält, hat man dann nächsten Tag bei Raw in diesem Clip trotzdem noch fast die komplette Promo nochmal gezeigt. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber naja, das Extreme Rules letztes Jahr, wir sind ja jetzt bei Raw. Ja, wie gesagt, wir können doch nochmal auf das Match zurückschneiden. Also habe ich jetzt kein Problem. Okay. Denn Cena gegen Lesnar, das war ja eigentlich ein Match, was von vielen Fans erwartet wurde. Weil es eben Lesnar's In-Ring-Comeback war nach seinem UFC-Run. Und jeder hat sich das Match ohne Blut vorgestellt. Und kam zu dem Entschluss, das funktioniert doch so gar nicht. Ja. Und man hat das Match zwischen Lesnar und Triple H gesehen. Und ich fand das Match nicht gut. Ich auch nicht. Also ich war ziemlich enttäuscht von ihm. Und ich glaube, wenn das Element Blut nicht da gewesen wäre in dem Match Lesnar gegen Cena, hätte ich das Match auch nicht gut gefunden. Bin ich ganz ehrlich. Ja, nochmal, kommen wir nochmal zurück zu der Sache, dass Cena am Ring liegen sollte nach dem Match und mit der Trage abtransportiert werden sollte. Da muss ich Lesnar recht geben. Weil Lesnar hat Cena den ganzen Kampf über fertig gemacht. Ja. Cena zeigt mal geht mit einer Aktion die Offensive am Ende. Und ja, holt den Sieg. Sozusagen zwei Aktionen. Einmal der Kettenschlag und dann halt der Attitude Adjustment. Aber sonst. Genau, aber. Also, naja, es ist ja wieder Super Cena. Der Superface der Company, der muss da irgendwie den Abend retten und da muss ich Cena natürlich auch zustimmen, weil das ist auch wieder sein Recht und das Recht der Fans, dass der Abend ordentlich zu Ende geht. Und das hat man eben mit der Promo noch gemacht und ich fand die Promo letztendlich eigentlich gar nicht mal so unangebracht, weil der Abend, der war richtig gut, aber er schlug über die Stränge, eben mit dem Blut und da musste irgendwie ein bisschen Ruhe geschaffen werden. Und das konntest du eben nur machen mit der Promo. Also deswegen war die Promo vielleicht dann doch ganz angebracht. War gar nicht mehr so schlecht. Aber irgendwann, wenn ich zurück... Das war, glaube ich, der brutalste Extreme Rules Pay-Per-View. Ja, seit 2000... Doch, eigentlich, das war auch mit One Night Stand mitgerechnet. Bis 2007 war es, denke ich mal, der brutalste Event von denen. Weil du hattest, und auch gut, du hattest Matches Bryan gegen Sheamus, was ich sehr gut fand. Also wrestlerisch war das beste Match damals. Du hattest dann den Chicago Street Fight zwischen Jericho und CM Punk, der gut war. Und du hattest dann halt auch noch den Main Event zwischen Brock und Cena. Ja, also, ja, ist immer ein bisschen schwer, das Ganze neutral zu betrachten. Naja, kommen wir mal wieder zur Raw-Ausgabe zurück. Also wie gesagt, Vince McMahon änderte das Match in die Stipulation um. Sollte The Rock ja, disqualifiziert oder ausgezählt werden, dann verliert er den Titel. Tja, eigentlich hat das nicht nötig. Wie gesagt, Felix hat da den Entschluss gefasst, dass er dann eben in den Kiss My Ass Club aufgenommen werden soll, da er ja alles machen soll oder alles machen kann. Oder alles machen würde. So, jetzt haben wir die richtige Formulierung. Und wieso nicht? Aber Vince McMahon, also wie gesagt, wir hatten ja auch vorher drüber gesprochen, vor der Sendung, der ist immer mal wieder für ein Spiel zu haben. Also der ändert gerne mal die Stipulation. Ich kam mir vor mit der Theorie in der Pre-Show, da es ja eben auf WWE.com vielleicht einen Schreibfehler gab oder doch eine Behauptung, dass es zwei Elimination Chamber Matches jetzt gibt am Sonntag. Und vielleicht kommt Vince McMahon in der Pre-Show eben raus und sagt, I've changed my mind. Today we're gonna have another World Elimination Chamber Match. Ja, zum Beispiel. Also und das ist genauso wie Restart the Match beim Rumble. Und jetzt muss ich nochmal einen ganz, ganz kurzen Kommentar vorlesen. Am besten, du gibst mal kurz noch deine Gedanken preis zu diesem Match. Was erwartest du von Rock gegen Punk bei Chamber, von der Matchqualität? Also ich glaube, die werden sich diesmal zumindest versuchen, den Arsch aufzureißen und was Besseres liefern als das, was wir beim Rumble gesehen haben. Also ich erwarte eine Verbesserung und ich hoffe auf einen Sieg für CM Punk, was natürlich eigentlich total überhaupt keinen Sinn ergeben würde, aber ich hoffe es, weil ich will The Rock nicht als WWE Champion sehen. Aber letztendlich wird es wohl auf The Rock hinauslaufen, aber ich denke, das Match wird besser als das von Rumble. Also zum Beispiel hier dieses Zitat, das ist doch einfach wunderbar. If The Rock is counted out oder DQ'd, CM Punk will win the championship, unless Vince reverses the decision. Das ist echt genial. Paul Heyman in den Ring gehen und CM Punk eine reinhauen und dann hätte CM Punk den Titel. Weil dann wäre ja... Hätte... Ich habe eine ganz, ganz schlimme... Vorahnung. Ja, also im Moment irgendwie schon. Ich meine, Lesnar steckt ja mit Heyman unter einer Decke. Ja, aber das kannst du, die Stories kannst du doch jetzt nicht verbinden. Da muss doch Triple H kommt dann noch und... Ja, aber Lesnar und Punk haben da keinen Bezug zueinander. Ja. Vielleicht kommt Lesnar ja und macht Punk fertig. Und Punk ist ja, das auch, ja. Ich meine, das ist ja dann auch wieder jetzt nicht irgendwie ein Fakt, wo man sagen könnte... Er hat Punk Unrecht getan, so er hat Punk ja geholfen. Aber dann kommt natürlich Vince raus und sagt, restart the match! Und dann schlägt Heyman halt Punk ins Gesicht. Ja. Ich würde sowieso geil finden, wenn diese komplette, eigentlich sicher scheinende WrestleMania-Card total anders kommt, als wir sie jetzt auf dem Zettel haben. Und das wäre doch Wahnsinn. Wenn jetzt, ja, meinetwegen... Lesnar tatsächlich Punk fertig macht, oder Undertaker Punk eben fertig macht. Genau, der Undertaker macht Punk fertig, dadurch hast du einen neuen WWE-Champion, und dadurch hast du ein Fatal 4-Way-Match. Ja, aber damit zerstörst du doch die ganzen Pläne der Smart Marks im Internet. Und ich, das sollte eigentlich auch die Devise sein, dass man etwas bringt, was überraschend ist. Und das könnte man dadurch erreichen. Vielleicht bringt man ja doch Brock gegen Rock. Wäre eine gute Idee. Aber dadurch, stell dir vor, bringst halt Brock Lesnar, der CM Punk attackiert und der halt dafür sorgt, dass CM Punk neuer WWE Champion wird. The Rock macht dann halt nächsten Abend bei Raw, redet auf Lesnar ein, aber kommt jetzt aus und dadurch entsteht dann Lesnar gegen Rock, Cena gegen Punk. Aber ich glaube, bei Lesnar kann sich Rock es nicht leisten, die ganze Zeit über Erinnerungen oder Memorien aus seinem Leben zu erzählen. Das stimmt. Also da gibt's 3 F5s am Stück oder den Kimura-Lock und dann haben wir keinen Rock bei WrestleMania. Weil ganz ehrlich, auch wenn es das Match schon oft gab, ich wäre auch nochmal Cena gegen Punk bei WrestleMania nicht abgeneigt. Übrigens, ganz, ganz kurze Frage. Ist der Kimura-Lock aus dem Einkaufssortiment von Brock Lesnar verschwunden? Nein. Nein? Sag ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Also auch ich denke schon. Das war nur ein einmaliger Angle für Triple H. Also da wurde zwar gegen Cena mal gezeigt, aber es war eigentlich eher so ein Verlegenheitsmove. Weil ja, jetzt ist die Frage, Lesnar wieder mehr auf die wrestlerische... Nee, kann ich verneinen. Also wer das Miss TV Segment gesehen hat, der weiß ganz genau, also wie er den Stuhl auf dem Miss Rücken getroschen hat, der weiß ganz genau, dass Lesnar einfach in den Ring geht mit einer Arbeitsmotivation seinesgleichen. Also die ist unverkennbar. Also die Arbeitsmotivation eines Brock Lesnar gibt es nirgendwo auf der gesamten Welt. Aber wie willst du denn, wenn es ein normales Match mit Brock Lesnar gibt, was keine zusätzlichen Stipulationen hat, wie willst du das denn sonst aufbauen? Weil zum Beispiel das Match gegen Triple H, das bestand aus 80% des Matches, hat Lesnar versucht, den Kimura-Lock anzusetzen. Ja, dann bringst du Shawn Michaels halt einfach wieder raus. Shawn Michaels muss ich jede Woche von Lesnar fertig machen lassen. Aber wie wenn es Brock Lesnar gegen Triple H nochmal gibt, wie machst du das Match, wenn Lesnar die zerstörerische Maschine sein soll? Aber ja, da kannst du ja den Papst mit reinbringen in die gesamte Geschichte. Weil ich kann mir nicht nur vorstellen, dass er Clotheslines macht und er soll ja wenigstens auch so eine Sachen wie Suplex und... Nee, und ich denke ehrlich gesagt auch nicht, dass Lesnar in der gesamten Abstinenz jetzt, in den gesamten Monaten, die er jetzt eben abstinent war, dass er da besondere Moves oder seine inneren Taktiken verändert hat, großartig. Also der saß bestimmt einfach nur faul auf der Couch und hat sich UFC angeguckt. Und macht dann ab und zu mal seine WWE-Auftritte. Also ich finde das wirklich unverschämt. Ich hatte das auch schon am Sonntag gesagt bei Wrestling Talk Radio, dass ich Lesnar ja schon zum Teil vergöttere. Weil er war früher eben mein ganz, ganz großer Held, durch ihn bin ich zum Wrestling gekommen. Aber heutzutage, also, nee, gar nicht mehr. Naja, vielleicht erleben wir eine positive Überraschung. Hoffen darf man ja. Ja, also wir hoffen auf jeden Fall mal, dass sich die Pläne verändern. Also es gibt ja auch schon wieder Theorien im Internet, dass angeblich bei diesem Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Cena, Ryback, Sheamus und The Shield, dass da einer turnen soll. Von den Faces. Ja, und dann Heel werden soll. Aber wer soll das? Ich kann mir nicht vorstellen, da könnte ich mir am ehesten noch Sheamus vorstellen. Wenn es einer sein soll, dann Cena. Wenn die Gerüchte überhaupt im Internet kursieren, dann kann es nur Cena sein. Ich hab das aufgegeben. Ich hab einen Cena hier schon aufgegeben. Ja, gerade weil es marketingtechnisch eben auch... Ja. Wen hättest du denn momentan als Face, der Cena ersetzen könnte? CM Punk ist kein Face mehr. Jericho. Ja, aber Jericho wird nach WrestleMania wieder für ein paar Monate weg sein. Also ich habe heute gerade im Interview gelesen, das war... Momentan ist nicht der letzte WWE-Run. Ja, da hast du ja noch Ryback. Ja, Ryback kommt aber eigentlich, außer nur seine Catchphrase Feed Me More kommt an, sonst kommt er überhaupt nicht an. Aber wenigstens kommt überhaupt etwas an. Und das ist doch schon mal ein Vorteil. Es muss ja nicht die Elektrizität ankommen, wie bei The Rock. Aber es reicht doch, wenn ein simples Feed Me More, also füttere mich mehr, ankommt. Also, ja, die Fans sollen jetzt vielleicht nicht Katzenfutter mit zu den Events bringen. Aber es reicht ja, wenn sie diesen Chant einfach nur in die Welt hinaustragen. Das reicht doch. Ryback mag schon jetzt nicht der allergrößte Pop-Generator sein. Aber er kann durchaus begeistern. Ich finde, er ist ein Face, wie er im Buche steht. Trotz allem. Ja. Also der kann natürlich auch als Heel funktionieren, klar. Aber mit seinen mäßigen Promo-Qualitäten, also die er momentan noch hat, also jede Promo wirkt derart erzwungen, das ist Wahnsinn. Also wenn der ins Mikrofon greift, das mit dem Monster-Gimmick ist ja schön und gut, das wird auch gut dargestellt, aber er muss in den Promos nicht immer so überzogen reden. Das macht das Ganze nur wieder unrealistisch. Also ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu aussieht. Ja, also er atmet dann eben auch immer so tief nach jedem Wort und das ist völlig überzogen. Mittlerweile, ich denke, Ryback ist einfach ein derart overhypter Wrestler, der wird niemals wirklich Fuß fassen in der WWE. Sage ich jetzt einfach mal so im Raum, weil ich kann mir nicht vorstellen, wo der in 2 Jahren stehen soll, der wird sich in 2 Jahren nicht ein bisschen weiterentwickelt haben. Denke ich nicht. Also der wird mindestens dieses Jahr einen World-Titel gewinnen. Glaube ich nicht. Also die WWE wird sich in spätestens einem halben Jahr, wenn sie sehen, dass sie mit Ryback immer noch nicht weitergekommen sind, und irgendwann werden sie ihn aufgeben. Aber es ist auch irgendwie logisch, dass sich ein Title Run daraus resultieren muss. Weil wenn man anstatt von Cena als Ausweichgegner Ryback nimmt, da hat es doch schon einiges zu sagen, dass man den Mann wirklich oben hatte auf der Liste und dass der Mann tatsächlich irgendwann Champion werden soll. Und in diesem Jahr wird das garantiert passieren. Vielleicht wird der Champion, vielleicht hast du recht, aber ich langfristig wird das mit dem nichts, habe ich ein Gefühl. Weil er kommt halt auch nicht so an wie ein Goldberg damals. Aber das kann doch noch werden, wenn er Champion ist. Ja, aber wie soll Ryback sich in den nächsten, was soll er anders machen, damit er besser ankommt? Das weiß ich nicht. Das muss die WWE in petto haben. Naja, brauchen wir. Ja, die WWE denkt ja momentan, er ist schon so gut und so weit und. Aber das ist er halt nicht. Da könntest du schon recht haben. Mal Einzelmatches mit ihm entsprechen jetzt nicht unbedingt dem allergrößten Qualitätsstandard. Da muss ich dir recht geben, aber. Zum Beispiel das Six-Man Tag Team Match, TLC-Match bei TLC. Das war großartig, aber ich finde fast am wenigsten Anteil daran hatte Ryback. Das vielleicht, wo er Seth Rollins durch die Tische da geworfen hat, aber sonst. Das ist doch kein Anteil! Seth Rollins trägt 100% dieses Bumps. Ja. Und aber Ryback sonst steht einfach auf der Leiter. Brian, Ambrose, die haben da in diesem Match viel mehr geleistet. Naja, das ist ja allgemein eigentlich bekannt, dass die Männer total talentiert sind. Ja, kommen wir darauf später nochmal zurück, weil wir, wie gesagt, wir müssen Raw noch hier ganz, ganz kurz durchnehmen. Denn es gab nochmal einen Rückblick dieser Farbattacke von Del Rio auf Big Show. Und daraus wiederum resultierte ein Segment mit Yoshitatsu und Alex Riley. Und daraus resultierte wiederum ein Jobber-Beatdown. Sonderzeichen. Sag mal, will man damit bezwecken, dass die Zuschauer einschalten, um Yoshitatsu zu sehen? Man braucht da einfach zwei Typen, die. Dann nimmt doch Backstage-Mitarbeiter, aber nicht Yoshitatsu und Alex Riley! Mann. Ja, dafür ist die WWE zu dumm. Man wollte einfach zwei Leute nehmen, die in den TV-Shows momentan keinerlei Rolle spielen, sondern, wenn überhaupt, in irgendwelchen YouTube-Shows mit Santino Marella. Aurig. Und die einfach, ja, kurz mit einem Knockout-Punch wegsquashen lassen. Das ist richtig, richtig traurig. Weil Yoshitatsu und Alex Riley haben so viel Potenzial. Ja. Das ist wirklich schade. Richtig, richtig schade. Für Matt Striker tut's mir aber auch, der wird auch permanent gedemütigt im TV. Ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil Matt Striker ist, wie gesagt, auch noch Backstage-Interviewer. Der kann durchaus mal. Ja, aber Matt Striker ist so ein verdammt guter Kommentator. Und ja, das ist er ja. Was machen sie mit dem? Der hat wahrscheinlich von den jetzigen Kommentatoren Cole, Lawler, okay, gut, JBL, wie gesagt, macht seinen Fehler, aber sonst macht er seinen Job. Aber du musst natürlich auch sagen, dass Striker den wrestlerischen Hintergrund hat. Und deswegen kann er das eben auch besser beurteilen. Das hat ein JBL, diesen Vorteil, er hat Jerry Lawler, er hat Matt Striker. So, ja. Jetzt geht es natürlich auch noch darum, dass du eben die journalistischen Fähigkeiten damit einfließen lässt. Und JBL hat die nicht unbedingt. Der hat halt Fakten, die letztendlich sich positiv auf das Produkt auswirken. Jerry Lawler, der achtet eher auf äußerliche Einflüsse. Und Matt Striker hat eigentlich das komplette Paket. Der ist eigentlich der Beste. Ja, Matt Striker, also er hat einen Fail natürlich damals gehabt, als das war Wade Barrett gegen Randy Orton bei der Survivor Series mit Cena als Special Guest Referee. Wenn Barrett gewinnt, ist Cena frei von Nexus. Wenn er verliert, dann ist er gefeuert. Was passiert? Orton gewinnt via RKO. 1, 2, 3, was ruft Matt Striker? Cena is free! Und dann Michael Kohl so ganz langsam, Cena is fired. Das ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, aber. Das war. Ja, aber sonst Matt Striker ist natürlich göttlich. Und Jerry Lawler zum Beispiel, den kann ich überhaupt nicht mehr hören. Der hat Gründe, die Faces besser zu finden als die Heels, die total bescheuert sind. Was würde er wohl zu John Cena sagen? Weshalb er ihn gut findet als Face. Aber jetzt kommt. Keinen Spaß mit dem Publikum. Nee, ich hätte jetzt eher auf was anderes angespielt. Er hat eine 33-jährige Pornodarstellerin. Soll ich? Ja, was weiß ich. Nee, ich lese den Tweet nicht vor. Ja. Na, wie gesagt, wir sind ja PG, ich hab's vorhin schon gesagt. Also, es sollte ein Interview mit Big Show im Ring geben. nochmal als Aufbau für das World Title Match. Und ich frage mich auch wieder, warum hat Big Show so ein Match? Wieso hat er ein weiteres Match in seiner Vita stehen gegen Del Rio, wo er es nicht mehr verdient hat? Durch was denn? Weil er auf seinem Hotelzimmer sitzt? Er hat doch klar und deutlich sein Rückmatch verloren. Naja, also ich denke mal, das Grundlegende für das Rückmatch war, dass halt Big Show einen brutalen Beatdown eine Nacht nach dem Rumble gegen Ricardo Rodriguez. Aber das ist kein Grund. Das ist kein Grund. Ja, aber Alberto wollte ja Revanche dafür und dann hat sich das halt, dann hat Alberto was gemacht und es hat halt kein anderer eine Gelegenheit, sich in das Geschehen der beiden einzumischen. Und deswegen hat man sich halt gedacht, ja, da wir einen Number One Contender Elimination Chamber Match haben, nehmen wir einfach nochmal Big Show als Gegner, weil jemand anders in die Fehde reinzuhauen, kurz vor WrestleMania, wäre, glaube ich, der falsche Weg gewesen. Die wollten, glaube ich, nur den Engel mit dem Farbeimer zeigen. Mehr wollten die nicht. Wahrscheinlich. Deswegen haben die sich gesagt, wir machen nochmal das Match. Da können wir endlich mal den Angle zeigen. Die haben schon lange geplant. Warum nicht mit der Rio? Also wisst ihr, es gab den KO Punch, also den WMD gegen Matt Striker. Und dann ging er einfach, ohne ein Wort zu sagen, wieder aus der Halle. Also er hat lange geliebäugelt, ob er irgendwas sagen möchte, kam letztendlich aber nicht zu dem Entschluss, irgendwas Grundlegendes zu sagen zu diesem Match. Er hat den Ring einfach wieder verlassen. Und Del Rio sagte es dann auch im späteren Verlauf des Abends, es war wahrscheinlich die beste Promo, die wir je gesehen haben von The Big Show. Naja, das ist dann wieder nur Story, weil wir wissen, Big Show ist ein richtig guter Mic-Worker und ein wirklich sehr guter Schauspieler. So, das denke ich mal nicht. Ja, also der Meinung bin ich eigentlich der auch. Also trotzdem finde ich es immer momentan nicht unbedingt zufriedenstellend, weil Big Show immer wieder jede Woche rauskommt, alleine und eine Promo hält. Langfristig ist das jetzt nicht unbedingt das, was ich sehen will als Fan. Ja, man braucht so ein bisschen Abwechslung. Ne? Und deswegen war das auch mal ganz gut, dass er eben nichts gesagt hat und einfach den Ring verlassen hat. Als wenn er jetzt wieder gesagt hätte, Del Rio, I'm gonna destroy you, I will get my revenge at Elimination Chamber, fertig. Ja, das war so, wie sie es jetzt gemacht haben. Es war mal was anderes. Genau. Und das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es gab dann nochmal ein Video mit Bruno Sammartino in der WWE Hall of Fame. Das sehen wir jetzt schon zum dritten Mal in Folge. Das gab es letzte Woche bei Raw schon. Jetzt wieder. Man möchte halt zeigen, dass man stolz ist, dass Bruno Sammartino in die Hall of Fame aufgenommen wird. Es gab danach ein Match zwischen Zack Ryder und Jack Swagger. Und ja. Jack Swagger kam bei seinem Entrance mit einem neuen Manager namens Sepp Coulter, auch bekannt als Dutch Mantle, heraus. Also, wer ihn nicht kennt, er war früher, bis 2009 einer der Chefwriter von TNA. Und jetzt, der Kopf hinter den Kulissen von TNA kommt zurück in einer On-Air-Rolle zu WWE. Er war früher auch mal Manager bei WWE, ich weiß allerdings nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall war er zur damaligen Zeit schon bei WWE. Hatte eine Managerrolle. Und er war tatsächlich auch das, was er gesagt hat, über seine Zeit in Vietnam, nach dem Match, nachdem Jack Swagger Zack Ryder plätten konnte, bei einer Matchzeit von 2 Minuten 32. Er hatte, wie gesagt, einen rassistischen Hauch, aber die Zeit, was er eben gesagt hat mit Vietnam, das stimmt tatsächlich. Er war wirklich Freiheitskämpfer damals in Vietnam für die Amerikaner. Und das hat wirklich alles einen realitätsnahen Hintergrund. Also da war nichts gefaked bei der Promo. Aber die Äußerungen, die er dann getätigt hat, also du kannst es vielleicht auch nochmal genauer untermalen, weil du hast die Theorie, diese These, dass es eben rassistisch angehaucht ist, auch vor in den Raum geworfen, also vor der Sendung. Ja, weil da halt durch diese Promo ist es für mich immer noch möglich, dass es möglicherweise auch Alberto Del Rio gegen Jack Swagger geben könnte bei WrestleMania. Ich halte es nicht gerade für wahrscheinlich, aber es wäre eine Möglichkeit, weil Alberto Del Rio ist halt Mexikaner und viele Hauptteil der Immigranten in den USA sind halt Mexikaner. Und da würde sich das halt ganz gut herleiten lassen, wenn man das Match bei Mania bringen würde. Aber es wäre für Swagger einfach noch zu früh. Jetzt, man hat damals den Fehler gemacht, ihn zu früh zu pushen. Warum sollte man jetzt denselben Fehler nochmal machen? Das ist allerdings eine sehr interessante Theorie, die du hier in den Raum wirfst. Also, das ist eine richtig, richtig gute. Also, das hat einen storybasierten Hintergrund. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. richtig, richtig gut. Also, Jack Swagger gegen Del Rio, ich weiß natürlich auch dann wieder nicht, ob das Match wirklich massentauglich ist. Es wäre ein gutes Wrestling-Match, aber es ist kein Headliner für ein Pay-Per-View, also für eine WrestleMania, also kein, wo man sagt, ja, jetzt kaufe ich mir den Pay-Per-View. Genau, und deswegen würde ich die Variante mit Chris Jericho und Dolph Ziggler doch bevorzugen, weil Dolph Ziggler wird momentan wieder ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Hatte letzte Woche gar keinen Auftritt, nicht bei Raw, nicht bei SmackDown, nicht bei Main Event. Und diese Woche wird er nur gesquasht. Also wenn er in den Ring geht, dann verliert er deutlich gegen Del Rio beim Main Event. Jetzt hier gegen Kane um den Platz, um den letzten Platz im Elimination Chamber. Und man merkt tatsächlich, dass Ziggler ein bisschen unterdrückt wird momentan, so ein bisschen die Außenseiterrolle bekommt, damit er dann aus dem Nichts, wie wir das aus der WWE WWE History gelehrt bekommen haben, dass er letztendlich eincashen wird am Sonntag. Und da freue ich mich ehrlich gesagt darauf, wenn dann steht ein Rückmatch zwischen Jericho, falls er denn gewinnt, und Ziggler nichts mehr im Wege. Und was spricht denn dagegen? Er kam im Royal Rumble zurück im Royal Rumble Match gegen Dolph Ziggler und wir hatten noch kein finales Match zwischen den beiden. Eben jetzt, weil Jericho zurückgekommen ist. Deswegen würde ich es richtig, richtig gerne sehen. Ja, ich auch. Ja. Ist auch wahrscheinlich. Also sonst gibt's halt nur die Alternative Henry gegen der Alberto Del Rio, weil man halt Henry momentan so aufbaut. Ja, aber ich glaube, das kann man auch ohne Chamber-Sieg weiterhin vollziehen. Also dass er nach seiner Eliminierung, meinetwegen, dass er dann noch ein bisschen zerstört. Dass er dann irgendwie What's Strongest Slam gegen jeden zeigt. Auch gegen Rey Mysterio, der dann unter dem Ring hervorgekrochen kommt, auch wenn er nicht im Match steht. Das ist natürlich auch eine interessante Variante, wieso nicht. Aber wir können doch nochmal, wenn wir schon beim Thema Rey Mysterio sind, wir können dann nochmal direkt drüber reden. Denn Mysterio scheint ja tatsächlich momentan ziemlich große persönliche Probleme zu haben. Ja, also es ist so ein bisschen Chaos, jetzt wurde aus dem Chamber-Match genommen und ich finde, man sollte irgendwann jetzt einfach mal einen Cut machen. Wenn es nicht mehr geht, geht's nicht mehr. Und jetzt, du hast es vorhin auch schon mal, als wir noch so vor geredet haben, angesprochen, dass auch jetzt wrestlerisch jetzt nicht mehr so viel geht bei Mysterio und da jetzt auch noch familiäre Probleme dazukommen, dass man irgendwo halt einen Cut setzen soll und sagen soll, ich höre jetzt auf. Und das wäre ja jetzt irgendwann vielleicht WrestleMania der richtige Zeitpunkt. Genau, bei WrestleMania einfach nur ein schönes Abschiedsmatch gegen Sin Cara oder so im beidseitigen Einvernehmen, dass man dann meinetwegen sah irgendwo bei SmackDown oder Raw, wir machen ein Match für WrestleMania, es geht um deine Karriere. Und oder er sagt natürlich, weil um die Karriere wäre wieder ein Fädenhintergrund nötig, dass er eben sagt, ich möchte, dass meine Tradition Fortbestand hat und ich möchte, dass du meine Generation weiterhin trägst. Und in diesem Sinne gibt es eben als letztes noch das Match zwischen Mysterio und Sin Cara. Wieso nicht? Wäre natürlich auch wieder ein trauriger Moment, weil es eben so unvorhersehbar kommt, dass er einfach sagt, nee, ich beende jetzt meine Karriere, aber langfristig gesehen würde ich sagen, dass es vielleicht sogar besser wäre, wenn Mysterio jetzt seine Karriere beendet, bevor er noch langfristigen Schaden mit dem Knie zum Beispiel hat. Deswegen würde ich dann doch sagen, Mysterio, also Rey, beendet deine Karriere lieber eher, als dir lieb ist, weil dann kannst du dir schwere Verletzungen zuziehen. Ja, das stimmt schon. Ja, wie gesagt, wir kommen danach zum nächsten Match. Nämlich ein Match zwischen The Miz und Cody Rhodes. Und es ist mein Lieblingsmatch an dem Abend. Aber nicht, weil das Match gut war, sondern wegen dem, was nach dem Match passierte. Also The Miz, man muss den Hintergrund erklären, The Miz zeigte ja einen verunglückten Suplex gegen Punk während der Live-Events am Wochenende. Und da hat Punk sich anscheinend eine Gehirnerschütterung geholt. Und man weiß ja, dass Punk solche Verletzungen gerne mal verheimlicht, eben aufgrund seines Straight Edge Hintergrunds. Und deswegen hat man dem Miz anscheinend, wollte man ihm mal in einem besonderen Rahmen Tribut zollen. Eben mit einem Chain Swing außerhalb des Rings von Cesaro gegen die Zuschauerbarrikade. Und ich glaube, der Miz war nach dem dritten oder vierten Stoß schon längst tot und Cesaro hat immer noch weitergemacht. Ja, 7-mal hat er es gemacht, bevor die Offiziellen dann gekommen sind und ihn von The Miz getrennt haben. Das sah böse. Es sah sehr böse aus. Aber mir hat's gefallen. Aber ich glaube, The Miz wird da jetzt tatsächlich bestraft. Er sollte ja auch im Highlight Reel sein mit Jericho. Hat man ihn ersetzt durch Del Rio? Oder The Miz war tatsächlich, hat hier wirklich eine Gehirnerschütterung davon getragen. Aber das ist doch dann wieder Körperverletzung. Ja, aber wer weiß, ob er wirklich eine Gehirnerschütterung hat. Weil das ist doch dann wieder mutwilliges Verletzen. Weil man sagt, Punk hat eine Verletzung davon getragen, Cesaro, zerstör den mal. Aber wer weiß, ob es wirklich so ist. Ja, aber es ist schon ein bisschen eigenartig, dass er jetzt... Wenn es so ist, ist es natürlich ganz schön, ja, mies. Wirklich mies. Aber... Vor allem 7-mal. Hätte auch 3-mal gereicht. Ja. Ja, also wie gesagt, was kann man... Aber Match... so schlimm kann es ja jetzt auch nicht sein, weil das Match für Sonntag steht ja. Das stimmt allerdings. Also, aber auf jeden Fall wird er nicht gewinnen. Ja, das wäre, da glaube ich auch nicht, so Schwachsinn. Das wäre unglaubwürdig. Obwohl es ist ja eigentlich immer so, wenn der Face bei einer Raw-Sendung zum Beispiel vor dem Pay-Per-View niedergemacht wird, dann gewinnt eigentlich fast immer der Face. Aber nicht unter dem Gesichtspunkt, dass er Punk verletzt hat. Naja, mal sehen, also The Miz hat auf jeden Fall gegen Cody Rhodes via DQ gewonnen, weil Cesaro The Miz attackierte. Außerhalb des Ringes hatten ebenso noch ein Tag-Team-Match zwischen Brodus Clay und Tensai und Primo und Epico. Das waren ebenso Brodus Clay und Tensai. Und darf man übrigens mal sagen, dass Cameron und Naomi, dass ich von denen sehr begeistert bin. Ja, ich finde die auch nicht schlecht. Also, da kann man gut und gerne mal eine Tag-Team-Division machen, wenn man irgendwie nach mehr Diven verpflichtet. Also, die würden als Tag-Team super funktionieren. Also, ich war wirklich begeistert von den beiden da. Nach dem, mit diesem Act, danach eben, diesem Match. Ja, wie gesagt, Del Rio hatte eben so einen Auftritt gegen Damien Sandow, bei einer Matchzeit von 1:18, das ist ein Wahnsinn. Hat er... Ja, aber ich möchte über die Promo vorher reden. Nee, das war doch am Ende. Ach so, okay. Ja, die zweite Hauptstory am Ende. Und nein, ich meine die Promo von Damien Sandow vor dem Match. Oh, ach so, ja, dann reden doch mal darüber. Also, ich muss nicht viel darüber sagen, aber ich fand es einfach göttlich. Damien Sandow kommt zum Ring, erzählt dann so, ja, yesterday die Grammys, nachdem diese beschämte Veranstaltung jetzt zu Ende war, ist die WWE heute nach Nashville gekommen. Zur Heimat der Country-Musik. Die Fans, alle Fans feiern. Damien Sandow sagt, das ist nichts Gutes. Fans sind am Buhn. Im Ring erzählt er dann weiter. Die Fans schreien Damien Sandow, also es waren nicht viele, die geschrien haben, und schreien irgendwas Beleidigendes ins Ohr, und dann auf einmal, wie aus dem Nichts, schreit Damien Sandow los, Silence! Und ich hab mich gekugelt, als ich das live gesehen habe, weil er wirklich diesen Fan, der das gerufen hat, glaube ich, genau in die Augen gesehen hat und dann dieses gerufen hat, dass ich wirklich, das war super. Ja, das ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, weil wie gesagt, ich hab's nachher nochmal auf YouTube, also ich hab's wirklich im Halbschlaf verfolgt, weil das ist eben auch das Problem bei den ständigen Werbespots, die man live sieht. Ist ja wirklich eine halbe Stunde Werbung. Irgendwann ist man dann auch nicht mehr so ganz genau bei der Sache. Und solche kleinen Details, wie die eben solche Promos von Damien Sandow, die fallen einem oder stechen einem nicht unbedingt so besonders ins Auge. Naja. Aber wie gesagt, der Rio machte Sandow nieder in 1:18. Dann gibt's eben The Rock auch noch, der darf ihn auch noch niedermachen. Dann werden sie beim Royal Rumble auch noch geplättet gegen die Funkasaurier, Tensai und Brodus Clay. Ja, also ob das wirklich das Richtige ist, finde ich ja nicht. Ich weiß es nicht. Danach gab es Wade Barrett, den sahen wir, schritt zum Ring und er wurde attackiert von Bo Dallas. Ja, eine sehr heelische Aktion von Bo Dallas, aber ich denke mal, das ist auf den Angriff von Wade Barrett, den es vorher gab. Deswegen ist es auch keine Heel-Aktion, weil er hat sich ja nur revanchiert. Hat er ja nur dasselbe gemacht wie Barrett. Also, ist eigentlich kein Heal. Also, es ist eher so eine Face-Aktion, wo man sagt, endlich Gerechtigkeit, Justice will arrive. Und hier ist es eben so. Was mich allerdings stört, ist die Tatsache, dass Wade Barrett danach rauskommt, als ob nie irgendwas vorgefallen sei. Und das Match auch noch gewinnt, nach 3:06. Ja, was ist da mit Kofi passiert? Also Kofi hat auch Depot. Der war auch von Cody Rhodes hat er momentan an sich auch nicht so den super Stand, aber Cody Rhodes durfte letzte Woche bei SmackDown eigentlich relativ eindeutig Kofi Kingston besiegen. Naja, aber du musst auch hier wieder sagen, wenn du Kofi Kingston gewinnen lassen hättest, dann hätte er natürlich wieder einen Anspruch darauf gehabt, ein Titelmatch zu bekommen. Und das Thema ist ja nur durch. Das ist durch. Deswegen wäre es ja nicht unbedingt das Positive gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, Kofi Kingston, ich kann jetzt noch ein Match haben gegen Barrett. Hätte ich nicht so gerne gesehen. Also Barrett gegen Kofi Kingston, hoffentlich wird das nicht das neue Orton gegen Barrett. Weil das haben wir ja tausendmal gesehen. Das war... Och, nee. Das kann ich nicht mehr sehen. Aber ich würde es begrüßen, wenn bei Elimination Chamber einfach mal ganz kurzfristig das Match Bo Dennis gegen Wade Barrett in einer One-Man-Elimination Chamber auf die Karte kommt. Wieso nicht? Nee, kleiner Spaß. Also das als Singles-Match würde ich das gerne sehen. Ja. Ich vielleicht gar nicht mehr so schön als Bo Dennis. Also ich kann dem Typen nichts abgewinnen. Ja, das sehe ich ähnlich. Aber ich könnte mir sogar irgendwie vorstellen, dass der den Titel früher oder später gewinnt. Ja, aber natürlich nicht bei Elimination Chamber. Man hat ihn wenigstens schon mal aufgebaut, damit er in die Hauptshows kann. Das ist eigentlich gar nicht mehr so. Ich sag mal so, der ist, wie gesagt, so ein bisschen milchbübisch und... Ey, gut, er ist noch jung, aber er muss an seinem Mic-Work arbeiten, weil so im Ring ist er sicherlich gut, aber er hat halt zu wenig Ausstrahlung. Und das liegt eben auch daran, weil Bray Wyatt, also der durchaus talentiert ist, also vielleicht noch sogar talentierter als er, also das auf jeden Fall, der ist noch bei NXT. Und warum? Das ist eben auch der Gedanke, warum ich mir sage, ist doch unlogisch. Warum darf sein minder talentierter Bruder schon jetzt in den Shows auftreten? Ja gut, Bray Wyatt ist ja Husky Harris. Also Husky Harris war ja schon in den Main Shows. Aber als Husky Harris war nicht gut. Und jetzt als Bray Wyatt hat er ein unvergleichlich gutes Material geboten. Ja. Und das ist eigentlich unwiderstehlich. Ja. Und deswegen würde ich es unbedingt begrüßen, dass der Mann in die Main-Shows kommt. Und ich hoffe auch, dass es so geschieht in nächster Zeit. Also danach gab es dann das Match von Kane gegen Ziggler. Und das gewann Kane eigentlich ziemlich klar mit dem Chokeslam. Und AJ und Big E lenkten Ziggler eigentlich am Ende ein wenig ab sogar. Sie wollten eigentlich Kane ablenken, haben aber dann Ziggler letztendlich abgelenkt. Naja, dadurch erhält Kane den letzten Spot im Elimination Chamber. Ja, es war ein, mittelmäßiges Match. Und damit festigt man eigentlich wieder die Theorie, dass Ziggler eincasht. Weil er wird hier wieder niedergemetzelt bis zum geht nicht mehr. Und, ja, das ist eigentlich genau dieses Resultat, was wir daraus ziehen können. Kommen wir zu unserer letzten Storyline. Und die wurde natürlich auch wieder intensiviert an diesem Abend. Das war nämlich die Storyline Cena, Ryback und Sheamus gegen The Shield. John Cena, Ryback und Sheamus gewannen gegen 3MB an diesem Abend bei einer Matchzeit von 2 Minuten und 50 Sekunden. Und danach gab es eine eindeutige Kampfansage an The Shield. Ja, auch wieder minder glaubwürdig. Fand ich nicht so gut die Promo, aber es gab eine Promo, die war noch besser. Die war viel, viel besser. The Rock am Ende meinst du bestimmt. Nein, die Promo von The Shield. Ach, die, ach so. Die war doch die beste des Jahres bis jetzt. Ja, The Shield hat an sich auch nicht so viele Promos gehalten. Das war die erste In-Ring-Promo. Ja. Aber Dean Ambrose. Dean Ambrose ist ein Gott am Mikrofon. Der Mann ist doch unglaublich. Also, ich war noch nie so begeistert bei einer Live-Sendung von WWE. Also ich habe mir das angeguckt und da haben wir gesagt, oh, Dean Ambrose, der, das ist Wahnsinn, wie ausdrucksstark der das vorträgt. Also Seth Rollins, er kriegt ja immer wieder das Image so ein bisschen, dass er immer noch so ein bisschen facelastig rüberkommt. Er hat sich verbessert am Mikrofon. Er ist immer noch nicht wirklich gut, aber er hat sich verbessert. Ja, gut ist er schon, aber man kann nicht sagen, dass er sehr gut ist. Aber man hat zumindest schon mal den Zug Babyface, den hat man aus ihm rausgeholt. Also das ist er auf jeden Fall nicht mehr. Roman Reigns, der braucht eigentlich keine Worte, der ist allein durch seine Mimik und Gestik glaubwürdig. Aber Dean Ambrose als Sprecher eben jener Gruppierung, das ist Wahnsinn. Der Mann ist unglaublich stark. Ja. Was sagte er übrigens in der Promo, Felix? Ja, er hat halt über das John-Cena-Problem gesprochen. Also da kann ich mich jetzt so dran erinnern, dass in der Welt von John Cena gibt es keine Konsequenzen. Er kann tun und lassen, was er will. Ihm passiert nichts. Und das ist halt die Ungerechtigkeit in dieser ganzen Sache. Und ich finde, er hat recht. Wenn ein John Cena Scheiße baut, dann passiert ihm letztendlich nichts, weil die WWE weiß, er ist unser Aushängeschild. Wenn ein, ja, wen nehme ich denn jetzt am besten? Ja, Title Shot after Title Shot after Title Shot. Wenn ein Kofi Kingston Scheiße baut, kriegt er einen D-Push oder wird er gefeuert? Weil er halt nicht so wichtig ist. Das beste Beispiel ist das nicht rechtzeitige Aufstehen zum AKO gegen Randy Orton damals. Orton soll sich ja darüber wirklich so sehr beschwert haben. Und wegen so etwas hat Kofi Kingston einen dermaßen großen D-Push bekommen. Was kann man dazu sagen? Stupid! Stupid! Ja, genau. Das schrie er ihm hinterher. Das fand ich auch. Oder Orton zum Beispiel, Orton ist ja in dieser Sache, der verbotschte Suplex von Mr. Kennedy gegen Randy Orton hat nach der Rückkehr von Mr. Kennedy zu Raw im selben Abend in die Kündigung geführt. Ja, dasselbe Szenario bei Cena mit Tyler Rex angeblich, dass er Burning Hammer bei einem Live-Event verboten hat und ihm Konsequenzen angedroht hat. Und das eben auch dasselbe mit Alex Riley. Also eine Doppelmoral in der WWE, das ist wirklich gruselig. Und deswegen, es ist momentan eine Phase, in der die Heels so dermaßen viel mehr Wahrheit in ihren Promos haben als die Faces. Ja, also bei den Faces wirkt es auch immer ein bisschen so aufgesetzt. Ja, ganz genau, aufgesetzt. Das ist eigentlich das perfekte Wort. Man versucht irgendwie so ein bisschen das Reale weiterhin zu vertuschen, während die Heels glaubwürdiger und realistischer einfach rüberkommen. Ja, das ist auch der Grund, warum man einfach The Shield zum Beispiel richtig gut findet. Also jeder, der The Shield nicht gut findet, der ist für mich kein Wrestling-Fan. Bin ich ganz ehrlich. Also sie booken die Heels realistischer, aber trotzdem von allen Seiten in der WWE, Jerry Lawler, Michael Cole bezeichnen das, was das Shield zum Beispiel sagt, als Scheiße. Also sozusagen, dass die Menschen, die da sitzen am Kommentatorenpult in der WWE, also außer jetzt ein JBL, der so ein bisschen heelisch, sag ich mal, wie der momentan ist, leben in einem anderen Universum als wir. Die müssen das anders sehen. Das ist ein falscher Ansatzpunkt eigentlich. Also natürlich dürfen Heels auch Wahrheit sagen, aber man muss es vielleicht auch ein bisschen die Faces besser darstellen in dem Sinne. Dass auch die realistischere Promos halten. Dass sie wirklich Gründe nennen, warum sie die Guten sind und sie recht haben. Es gab aber tatsächlich auch noch nie einen Face, wo ein Heel-Turn dermaßen überfällig war. Meinst du jetzt mit John Cena? Ja, klar. Ja, aber ich glaube nicht mehr dran. Das wird nicht mehr dazu kommen. Also, das muss man auch erstmal schaffen, dass man bei einem Face immer wieder, wenn er jetzt auftaucht, also bei mir, ich bin dermaßen entnervt, wenn Cena im Ring steht oder auf der Bühne. Ja. Also, das kann man ehrlich mit Worten nicht mehr beschreiben. Also, Cena hat sich wirklich seinen Kredit bei mir komplett versaut. Also das Rise Above Hate Gimmick letztes Jahr fand ich richtig gut. Weil da hat man wieder auf realistische Sachen angespielt, natürlich mit den Fans, Cena Sachs und so weiter, hat natürlich wieder einen gewissen Realitätswert, aber das ist mit The Shield, dieses aufgesetzte Geplapper im Ring, weil das mag ich gar nicht. Und deswegen stehe ich ganz auf der Seite von The Shield jetzt am Wochenende. Hoffen wir mal, dass sie gewinnen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass einer von den dreien womöglich etwas mit The Shield zu tun hat. Also vielleicht ist es auch John Cena letztendlich. Wäre interessant zu beobachten, weil John Cena hatte nie was mit Brad Maddox und so weiter zu tun. Ryback können wir da ausschließen, denn der hat Brad Maddox verprügelt. Wäre jetzt ein bisschen unglaubwürdig, wenn der da auf der Seite von The Shield stehen würde. Ja, also wenn überhaupt, ich sehe als möglichen Kandidaten, wenn überhaupt, Sheamus, weil Sheamus als Heel einfach viel mehr funktioniert als Face. Also es ist natürlich auch immer ein bisschen Wunschdenken dabei, dass man hofft, dass es Cena ist, aber... Also ich hab's aufgegeben, ich hab schon so oft gehofft, dass so oft kann man gar nicht hoffen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es auch so ein bisschen im Sinne der Wargames jetzt am Wochenende vonstatten geht, dass man da dieses Tornado Six-Man Elimination Chamber Tag Match macht. weil auf WWE.com stand es eben zwei Elimination Chamber, diesen Chamber Matches diesen Sonntag. Vielleicht macht man da in der Pre-Show wirklich noch die Ankündigung. Du hattest ja auch vorhin gesagt, das wäre doch dumm, wenn man das in der Pre-Show macht. Also der Aussage kann ich widersprechen, weil... Ja, ich habe später auch drüber nachgedacht, weil in der Pre-Show bewirbt man es ja noch, dass es das bestellt werden soll. Genau, und da sehen ja eigentlich auch relativ viele zu, also 50.000 hat das ja eigentlich immer so im Durchschnitt. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass die 50.000, vielleicht die Hälfte davon im Pay-Per-View ordern würde, hat man 25.000 Käufer generiert, nur mit diesem Match, weil die sich sagen, wir schauen es doch an, weil es im Elimination Chamber ist, schließlich ist es das erste Mal. 3-3 im Elimination Chamber. Wieso nicht? Also, es gibt einige offene Fragen bezüglich dieses Elimination Chamber Pay-Per-Views. Das ist auch das Gute an dem Pay-Per-View. Das hatten wir beim Rumble nicht. Da stand aber alles schon klar, dass Cena gewinnt und dass Rock eben den WWE-Titel gewinnt. Hier, weil es eben Rückmatches gibt, weil es das Six-Man-Tag-Match gibt, hat man diese Lage nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich auf diesen Pay-Per-View mehr freue, als auf den Royal Rumble. Ja, sehe ich ähnlich. Und in diesem Sinne spielen wir nochmal auf unsere große Preview an, heute Abend 20 Uhr, also das heißt 20 Uhr wird dann live ausgestrahlt, wir versuchen es zumindest wieder live zu bringen, wenn nicht, gibt's wieder die entsprechende Nachricht, die Meldung hier bei Kayfabe Podcast auf der Facebook-Seite Kayfabe-Podcast, einfach eingeben oben bei Facebook www.facebook.com/Kayfabe-Podcast, dann kommt ihr auf unsere Seite und da gibt es dann immer die neuesten News, falls es eben dann doch mal eine Aufzeichnung wird und der Podcast erst im späteren Verlauf des Abends oder des Tages kommt. Also, nur so viel dazu. Wir verweisen nochmal auf unseren Twitter-Account @kfaypodcast. 51 Follower dieser mittlerweile. Wir werden übrigens gefolgt von WWE Tag Team Champion Domino. Wahnsinn. Aber, ja, wie gesagt, anscheinend folgt der vielen. Also Felix, einfach mal followen, dann hast du auch einen ehemaligen WWE Tag Team Champion oder den Follower. Ach, ich habe auch so schon 57 Follower. Ich brauche das nicht. Boah, Wahnsinn, mehr als der KFL-Podcast. Kannst direkt mal ein bisschen Werbung machen, vielleicht kriegen wir dann noch diese 6 Fans Follower. Mal sehen. Also wie gesagt, das war der erste Teil des großen Podcast-Marathons. Es gibt dann später noch die Elimination Chamber Preview. Also schlaft gut und passt auf, dass Fandango nicht vor der Tür steht. In diesem Sinne, ciao und bis später. Tschüss.